Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Guten Tag. Tag. Guten Abend. Was ist da los? Was ist da los? Was ist Was da machen wir los? da? Wollen heute mit euch zusammen unsere Freiheit missbrauchen, solange wir sie noch haben. Also die der Ja. Meinung und der öffentlichen Äußerung. Also, verehrter Stammtisch, versammeltes Dunkeldeutschland, hallo. Was ist da los? Gruß geht auch an alle Wut-Ossis. Und an alle Bösmenschen. Ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um das Ende der Woche zu zelebrieren und zu gucken, was die Medien uns so angetan haben. Und Feibel ist auch da. Hallo Feibel. Hallo Feivel. Ja, Ja. das erste ist dieser Beitrag hier, Freimaurerloge nicht gemeinnützig, und zwar mit der Begründung, dass die Freimaurerloge keine Männer aufnimmt, also nur Männer aufnimmt, keine Frauen, so herum. Was ist denn mit Frauen, die sich als Männer identifizieren? Also Menschen, die sich als Männer identifizieren, aber einen Uterus haben zum Beispiel. Tja, das ist eine Nee, harte Frage. Das müsste man die das ist, wenn die Freimaurer christlichen fragen. Wurzeln der Freimaurerloge berücksichtigt, dann weiß ich nicht so richtig. Keine Ahnung. Was ist mit Nichtmitgliedern, die sich als Freimaurer identifizieren? Oh. Ja. Hm. Hm. Die Loge ist eine auf vaterländischer und christlicher Grundlage beruhende Vereinigung wahrheitsliebender, ehrenhafter Männer. Das sind doch alles Nazis. Das lese ich doch an dem einen Satz. Na, das sind doch keine Nazis, die sind Marxisten und Judennah, und deswegen wurden sie im Dritten Reich auch verfolgt. Jetzt Propaganda? verstehe ich es aber nicht mehr. Und dann sind die nicht woke? Die sind gar nicht woke. Bei deren Treffen ist es sogar verpönt, über Politik und Religion zu sprechen. Aber hier Ja, steht, das sind. dass. Ach so. Ja, sie sind nicht so wie die Kirche, weil die macht das ja mildtätig. Und zu kirchlichen Zwecken, und deswegen dürfen die ja auch diskriminieren gegen Männer und Frauen, je nachdem. Ich Mild dachte, die mildtätige Freimaurer Christen. geben sich doch auch so einen mildtätigen Anstrich, oder? Ja, ist auf jeden Fall lustig, dass die kirchlichen Zwecke hier das dann wieder rechtfertigen, nach dem Motto. Kann einen Auswirkungen auf Vereine wie Männergesangsvereine oder Frauenchöre haben, die ein Geschlecht ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft ausschließen? Also ich Was? würde sagen, da gibt es einen sachlichen Grund. Würde ich jetzt auch so sehen. Also, Deswegen hat man halt Männer- und Frauenchöre und gemischte Chöre. ja, also bei den Also kann sich ja jeder Schützenbruderschaften gern jetzt was nicht aussuchen. unbedingt, aber bei den Männergesangsvereinen und Frauenchören würde ich schon sagen. Leute, ich habe mir gerade überlegt, warum, wenn wir doch so 50% in allem haben wollen und dadurch Gerechtigkeit, ne, dann müssten wir ja eigentlich auch noch den Staat dafür verantwortlich machen, die Türen von den Häusern der Bürger zu verriegeln und zu öffnen, damit genau 50% von Männern und 50% von Frauen auf den Straßen sind zu aller Zeit. Keiner mehr und keine weniger da ist. Dann Ja, kommt der dass du dann Staat hin den und sagt, Chip bekommst und dann nicht raus darfst, wenn dann genau. gerade die Genau, Kirche. ja. Das finde ich Ja. gut. Das ist Das ist sehr gut. Oder Das du ist die beste kriegst Idee. schnellwirkendes Betäubungsmittel injiziert über den Chip, wenn du draußen bist und deine Quote irgendwie schlecht ist. Ja. Das ist dass du da liegen bleibst, ja. Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe, OPEX. Das könnte man mit dem Patent, da was angemeldet worden ist, mit diesem Das kommt Tötungsdruck noch, es kommt kombinieren. noch. Nee, nicht noch Ja, raus. Das okay, habe ich gut. noch. Das Ja. habe ich noch. Darüber habe ich auch sehr gelacht. Dreimal nicht draußen gewesen, als wir es dir verordnet haben. Jetzt bleibst du da für immer liegen, ne? Ja. Three Strikes. Ja. And you're Also, out. Frauen bekommen vier, okay. Eigentlich brauchen Männer ja sowieso nur zum Arbeiten raus. Frauen bekommen nur 77% der Strikes, die an. Ach egal, komm, wir schweifen voll ab. Ich meine, jetzt überleg mal, wenn die Männer auch rausgehen, wenn sie nichts zu tun haben, sonst einfach nur so ihr Leben leben, da harassen die ja die ganze Zeit nur irgendwelche Frauen. Das bringt doch nichts. Unaware harassing. Da musst du mal drauf kommen. Ja, jedenfalls zum Vergleich hier, der Journalistinnenbund, der ist ein gemeinnütziger Verein. Ja, weil der sich ja für Minderheiten einsetzt. Also. Nee, weil er Welche gemein ist. Minderheiten? Frauen sind eine Frauen Minderheit. sind keine Minderheit. Das ist nur, die sind die Mehrheit, erschreckenderweise. Ja, aber Oh so mein in Gott. Leute, zwei Punkte drüber. Der Courage-Preis für aktuelle Berichterstattung wird seit 2016 vergeben. Er zeichnet herausragende, hintergründige, gendersensible und aufklärende Berichterstattung zu aktuellen Themen aus. Gendersensibel! Oioioi. Ja, die sind besessen von dem Kram. Also oioioi. Für die Leute, die es verpasst haben, wir hatten ja am Dienstag einen Sonderstream, wo wir unter anderem uns diesen Talk von der einen Bundesrichterin angeschaut haben und die Gastgeber von dem Ganzen, das war hier auch dieser Journalistinnenbund. Hm. Also Vagina-Journalismus ist gemeinnützig. Okay. Genau. Ja. Was gendersensibel ist, das muss dann gut sein. Es kann nicht sein, dass eine Frau einfach auch so gute Journalistin ist. Nein, da muss Gender-Ideologie-Dreck dabei sein, sonst ist es nicht gut. Diese Fundamental Rights Agency des Europäischen Unionsdingens, da hat eine Umfrage gemacht und 31% von Muslimen in der EU so tragen das Niqab oder das Kopftuch öffentlich und wurden mal so belästigt deswegen. Uiuiui. War das dann Belästigung aller? Warum trägst du keine Burka? Was? Oder war das? Ich weiß so. Was ist da? Ja, müsste man auch wieder die Frage sehen, ob es schon als Harassment reicht, wenn jemand böse geguckt hat. Oder ja. Also merkt euch, Leute, wenn ihr irgendwelche Studien oder so seht, ja, wenn ihr irgendwelche Statistiken gesagt bekommt, ja, fragt nach der Methodologie und nach der Umfragegröße und so. Und dann Widespread Discrimination and Harassment. Ja, aber die haben ganz viel Vertrauen in demokratische Institutionen. Das klingt alles so ein bisschen wie dieses Ding von der Bertelsmann-Stiftung. Hm. Unsere Ergebnisse machen das lächerlich, die Behauptung, dass Muslime nicht in den Gesellschaften integriert werden. Ja, habe ich gesehen bei den Leuten, die sich in Bonn da vor 2 Wochen auf der Straße irgendwie gegeißelt haben und traurig waren, dass sie sich nicht mit echten Geißeln geißeln durften. Ja, das wird voll integriert. Ja, das Ding ist halt so, dieses voll integriert. Nach dem Verfassungsschutzbericht kommen auf etwa 100 Muslime in Deutschland eine Person, die man überwachen lassen muss. Und bei der restlichen Bevölkerung ist es halt so, dass auf 3000 Leute eine Person kommt, die dann rechts- oder linksextremistisch ist. Und irgendwie ist das keine gute Quote. 1 zu 3000 und 1 zu 100. So. Das ist halt irgendwie echt lasch, ne? So früher so Diskriminierung da wegen Faktoren, die man nicht ändern kann. So, keine Ahnung, bist irgendwie behindert auf die Welt gekommen, kannst bestimmte Sachen nicht, die halt so irgendwie so wären wie laufen oder du hast eine Hautfarbe, die irgendwie gesellschaftlich als nicht menschlich angesehen wird und so und so, da hast du halt verschissen, das ist halt Diskriminierung so richtig ernst, aber hier wegen Ideen diskriminiert zu werden, so weißt du, so, du glaubst daran, dass das, was du glaubst, halt richtig ist und gehst nicht auf Diskussionen ein, rastest sofort aus, bist halt irgendwie echt irrational und so, aber ja, genau, Diskriminierung ist da echt irgendwie lasch, meiner Meinung nach. Die Zahl da oben finde ich auch interessant. 31% der Leute, die Arbeit gesucht haben, wurden diskriminiert in den letzten 5 Jahren. Das ist so eine Zahl und ein Satz ohne irgendwelche Erklärung. Was bedeutet das denn? Haben die den Job nicht bekommen? Haben die weniger Geld bekommen? Wie habt ihr das überhaupt gemessen, dass das Diskriminierung war und die Ablehnung nicht einfach so erfolgt ist? Vor allem, weißt du, du kannst einfach deine Gedanken ändern, okay? Und dann wirst du auf einmal nicht mehr diskriminiert, weißt du? Du musst einfach nur das Kopftuch ablegen, dann schon sieht keiner, dass du irgendwie Muslima bist, okay? Du kannst immer noch gerne an irgendwas davon glauben. Aber weißt du, aber Leute, die sich Arbeit suchen, Alter, wenn ich einen fetten 3-Tage-Bart habe, sagt mein Chef auch, Alter, du siehst aus wie ein Penner, Mann. Ja. So, sorry, es ist halt, es muss halt normal aussehen. Was sind denn das für Zahlen? Today's report is part of a wider survey of 25,500 migrants and minorities in all 28 EU member states. It builds on FRA's first such survey conducted in 2008. Das heißt, die Zahlen sind schon fast 10 Jahre alt, oder was? Aber dieses Ding, dass du aus einem Sample dann nochmal ein kleineres Sample rausrechnest, um dann zu irgendwelchen Zahlen zu kommen, da bin ich immer höchst suspekt. Also ich will das denen jetzt nicht pauschal zu unterstellen, aber wenn du mit Statistiken lügen möchtest, dann nimmst du 25.000 Fragen und suchst dir 10.500 aus, die dann das heraus, also wo du dann sozusagen das Ergebnis verzerren kannst. Also warum nimmt man nicht die komplette Zahl? Das ist merkwürdig. Ich will nicht sagen, dass es in dem Fall so ist, aber... Kann sein, dass die 10.000, die sie genommen haben, der muslimische Anteil an den Migranten und Minderheiten waren. Das könnte sein. Ja, das könnte sein. Vor allem, weißt du, da geht es auch gar nicht um das Ausmaß von Diskriminierung. Okay, ja, die reden hier davon, so irgendwie Job nicht ganz bekommen oder so und vielleicht hängt es damit zusammen, keine Ahnung, ja. Aber das ist doch nicht mehr sowas wie Diskriminierung zu Sklavenzeit oder so, wo man einfach Leute gegeißelt hat so öffentlich, ne? Da hier werden keine Muslime einfach öffentlich irgendwie ja gesteinigt, umgebracht und ermordet mitten auf der Straße, ja. So, was bitte Diskriminierung? Ja, wobei die Leute ja auch als Diskriminierung verstehen, wenn nicht mal einer schief angeguckt hat oder so. Ja, eben, das meine ich ja, das ist so total nicht Problem. 42% haben gesagt, dass als 42%, die von der Polizei im letzten Jahr überprüft worden sind, sagen, das passierte, weil sie Migrant oder Minderheit sind. Ja, das kann man jetzt natürlich behaupten, aber da muss man genau nachgucken, ob es überhaupt den Tatsachen entspricht. Ja, haben die Polizisten immer danach befragt, dann sind die zu denen hin, die Polizisten haben gesagt, ja, tut mir leid, ich habe ihn kontrolliert, weil er ein Türke war oder was. Sonst kannst du das sowas doch gar nicht halten. Ich meine. Weißt du, das ist eigentlich nichts weiter als die Aussage hinter der ganzen Seite, der ganzen da Statistik ist, wer anders aussieht, fällt auf. Oh, wow. Klasse, Mann. Das kann man aber ganz einfach abstellen, indem man in ein Land geht, wo man unter Leuten ist, die genauso so aussehen wie. Ja, oder sich anpasst, weißt du, oder nicht meckert. Keine Ahnung, Mann. Was weiß ich, Mann. Ja, aber was wir auf jeden Fall ändern können, ist mehr Muslime in Führungspositionen. Ja, nee, das ist... Oh! Und noch mehr Strafen in Antidiskriminierungsgesetzesvorhaben. Das macht dir Spaß, mich so fertig zu machen, ne, Chris? Ja. Ja. Ja. Nee, das machen die hier. Und geil ist auch Reinforcement of Trust in the Police through Targeted Outreach Activities. Wir kennen alle diese Geschichten, wo dann ein Mann irgendwie kontrolliert wird, weil er Schlangenlinien gefahren ist und auf einmal stehen 60 Leute um den Polizeiwagen rum und verlangen, dass der freigelassen wird. Ja. Targeted Outreach Activities. Huh? Ja, warten wir mal bis hier Dezember, ja, Neujahr. Da kann man sich schon darauf einstellen, dass da wieder Köln wahrscheinlich wieder hochgekotzt wird. Das ist so fürchterlich, Mann. Das hört einfach nicht auf, oder? Das wird nicht weggehen. Auch wenn wir lange genug meckern, geht das irgendwann weg. Meckern Richtung Mekka, ne? Ja, ich glaube auch. Regierung kürzt Fördermittel für DTIP. Das sind doch mal gute Nachrichten. Ja. Aber nicht komplett. Sie kürzen um 80%, sie nur. 80%, ne? Ja. Wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, die Zahl hatte ich auch gelesen. Aber ja, ich finde das ganz schön wild, dass, also nach dem ganzen Kram, der über das letzte Jahr da so rausgekommen ist, find ich es eigentlich unglaublich, dass sie überhaupt noch irgendwelches Geld bekommen. Jetzt noch schön weg aus den bildungspolitischen Gremien damit und wo sie sich sonst noch überall festgebissen haben und dann ist gut. Ich bin da nicht ganz so auf dem aktuellen Stand. DTIP waren doch die irgendwie mit Erdogan sympathisiert haben, ne? Ja, was heißt sympathisiert? Die DTIP ist praktisch ein Anhängsel der türkischen Religionsbehörde Diyanet und die ist hier in Deutschland dafür zuständig, zum Beispiel Moscheen mit Imamen zu beschicken und Lehrer für den Islamunterricht zu stellen und solche Dinge. Ah ja, okay. Und man könnte sagen, sie ist ein verlängerter Arm Erdogans, halt dadurch, dass ja auch rausgekommen ist, dass durchaus Imame für das Regime in Deutschland spioniert haben und angebliche Abweichler denunzieren sollten und so. Also es ist höchste Zeit, dass wir den Laden. Eigentlich hätte man einfach gleich das Kind mit dem Bart ausschütten sollen in diesem Fall und sagen sollen, nee, wir möchten das gar nicht mehr hier und deswegen finanzieren wir es nicht mehr. Ja, okay, ja. Ja, aber wenn du die gleich verbietest, dann kann ja nachher keiner mehr Islamophobie schreien. Oh nein. Doch, Kybra ist doch dann immer noch da. Ah, stimmt. Genau, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da sagt das ist die Kybra, was man machen muss. Guck mal hier, in 3 Monaten schon knappe 1.000 Aufrufe geschafft. Weiter so. Wir arbeiten zusammen mit ganz vielen anderen Botschafterinnen und Botschaftern, die verschiedene Themenfelder im Themenfeld Rassismus behandeln. vermitteln, verschiedene Öffentlichkeiten erreichen. Und ich glaube, dass wir in alle Gesellschaftsbereiche vordringen müssen, das Thema dort bekannter machen müssen. Und das macht mich sehr stolz und sehr froh, dass ich mit so einem großen Team zusammenarbeiten kann und das Thema ansprechen kann. In Deutschland ist es für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ja. Immer dieses in alle Lebensbereiche, das ist so ein Lieblingswort von denen irgendwie. Klar. Alles muss in alle Lebensbereiche reingedrückt werden. Nein, Frau mit den toten Augen, nein. Das ist auch genau das Ding gewesen mit Gamergate. Das waren einfach Leute, die meinten, hier, lasst meine Spiele Spiele sein und so, nicht alles muss politisch sein, geht weg bitte, so, lasst das irgendwie. Nein, alles ist politisch. Ach. Ja, wir unter den totalen Rassismus in allen Lebensbereichen. Alles ist politisch, alles ist politisch, alles ist politisch und du musst darauf hinweisen. Ja, aber dann müsste man doch eigentlich eine Quote einführen und verteidigen, so realistisch gesehen, für Islamophobie, weil wenn das weg ist, dann ist ja Diversität ein bisschen flöten, ne? Ach, du verstehst aber auch gar nichts, OPEX. Diversität hat nichts mit Meinungen oder so zu tun. Da geht es nur um klare Sachen wie Hautfarbe, 344 Geschlechter, etc. Das alles so wie eine Benetton-Werbung aussieht. Tut mir leid, so, weißt du, ich habe halt immer, wenn ich so Diversität höre, habe ich immer so die Hoffnung, dass da Leute meinen, dass alle Leute eingeladen sind, sich frei zu äußern und so Meinungsfreiheit, aber du hast ja. Weißt du, wenn ich dich höre, weiß ich, wie die das damals 1917 geschafft haben, ja. Leider so, dass wir das Thema Rassismus immer als Problem der Ränder unserer Gesellschaft sehen, ganz weit weg. Wir zeigen immer in die Ferne, nicht in uns, in unsere Gesellschaft, mittendrin im Alltag. Und Rassismus findet aber auch im Alltag statt. Alltagsrassismus ist ein großes Thema. Und oft sind es besonders diese Ereignisse, die man nicht so gut... Das ist ein großes Thema. Ja, genau. Also ich würde normalerweise auch sagen, das findet ganz entfernt statt. Aber dann sehe ich wieder so ein Video hier von einer Antidiskriminierungsstelle mit so einer Rassistin. Und dann stelle ich fest, ja, das findet andauernd statt. Ich habe eine These. Wir möchten in alle Lebensbereiche, damit es nicht mehr ganz so fern ist. Ja. Ich habe eine These, okay. Kybra hat dauerhaft, sie hat sich geweigert, sich die Weisheitszähne ziehen zu lassen, weil es Haram ist. Und ihre Wangen sind jetzt so groß und sie muss jetzt so das Kopftuch so wirklich so drumrum wickeln um ihren Kopf, so, weil sie Zahnschmerzen hat. Nein, Mann, die muss sich das Kopftuch so eng um den Kopf wickeln, damit ihr Schädel nicht implodiert, weil der so hohl ist. Ah, okay. Hey, sie übt für ihre neue Rolle Darth Kybra. Vielleicht sind da auch wie bei Ratatouille. Vielleicht sind da wie bei Ratatouille so Ratten drin und sie kontrollieren Kybras Körper so bei Haare. Das ist das war aber nicht sehr intellektuell. Ihr tut nur auf ihr Aussehen eingehen. Das ist ja auch schon eine Form von Diskriminierung. Das ist total anti-intellektuell, was wir hier machen. Also. Kein Wort ist illegal, ist endlich in alle Lebensbereiche. Ja, genau. Bitte, jetzt. Greifen kann, die Blicke, der Ton, die Art und Weise, wie man behandelt wird. Und wenn wir anfangen, Alltagsrassismus auch in uns, in meine unserer Blicke. Gesellschaft, im Alltag zu betrachten. Ja, Blicke und meine der Ton. Blicke. Die der Blicke Ton und der Ton. Gut. Mikroaggression, Reise nach Hysteria. Ich kann nicht angucken, wie du willst, Alter. Ja. Was ist, wenn ich... Guckst du blöd, weißt du? Hey, guckst du, bist du auf Frische, Alter. Weißt du, was ist, wenn ich einen Schlaganfall gehabt habe und jetzt irgendwie meine Augenbrauen so zusammengeklappt sind, so ineinander, so immer so, dass ich so voll so misstrauisch schaue, ne? So, was ist damit, ne? Darf ich dann nicht Leute anschauen, weil das sie so irgendwie beleidigen könnte? Und ja. Ich meine, ich bin ja der, der das Problem hat. Ey, was guckst du, ey? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber... Hast du was gesagt, Alter? Was guckst du? Da dürfen Journalisten dich ein zuckendes Zerrbild von einem Menschen nennen, OPEX. Das haben wir doch gelernt. Ja, aber dann bin ich ja das größere Opfer hier. Ja. Und zu analysieren und zum Thema zu machen, glaube ich, dass wir einen großen Schritt auch gehen können. Denn Rassismus ist in großer und kleiner Form sehr schädlich für uns. Was wir dieses Jahr machen werden, ist, wir werden versuchen, die Energie und die Synergien, die durch Shahin entstanden sind im letzten Jahr, übertragen in die nicht-digitale Welt durch ein Event, einen Story-Salon, wo wir verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten, Regisseure, Schriftsteller und Co., die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen, zusammenkommen werden und ihre Geschichten erzählen werden von Wandel. Wann haben Sie beschlossen, sich mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen? Wann haben Sie beschlossen, aktiv zu werden in der Gesellschaft und das Thema anzugehen und Lass mich zusammenfassen. Er organisiert einen Kreiswix. Ja, ich kann auch genau sagen. Ich kann auch genau sagen, wann diese Leute damit angefangen haben. Das war so der Zeitpunkt, ab dem sie gemerkt haben, dass sie damit ihre Karriere pushen können. Ja, und deswegen haben sie damit angefangen, so das halt zu machen. Okay. Dann hat meine Freundin Anne mir von den Ministeriengeldern erzählt und auf einmal war ich voll dabei. Ja, ja, weißt du, hast deine Clique von Aktivistinnen und dann kannst du da eine Veranstaltung machen, wo du Netzwerken tust mit irgendwelchen anderen Leuten, um dann tolle Projekte zu machen. Ja, genau. Und vor allem ändert das nichts. Vielleicht kriegst du dann dein Schriftstellerbuch auch noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung verlegt, so wie genau. Die Frau Imke oder wie sie heißt. Vor allem, wie sie gesagt hat, hier Rassismus ist in kleinen und großen Formen schon schädlich für unsere Gesellschaft. Ja, dogmatische autoritäre Ideologien sind es auch, okay, die sind eine viel größere Gefahr, ja, so, und Kritik ist halt die einzige Lösung dafür, ja, und wenn du schon ein System aufbaust, wo Kritik unmöglich wird, dann hast du verschissen und du kannst dich nicht hinstellen und sagen, du bist eine Autorität darin, was jetzt gut für die Gesellschaft ist, Kybra. So, bitte. Alter, nee, komm. Julia Schramm auch so eine Autorität, Alter. Niemals werde ich mich damit abfinden, dass Deutschland den Deutschen wieder eine normale Meinungsäußerung werden soll. Deutsch ist in erster Linie keine kulturelle Kategorie, sondern historisch gesehen eine biologische. Kann ich nichts für, ist so. Klar gibt es ein anderes Deutschland. Marx, Arendt, Adorno, Heinrich Mann, Marlene Dietrich zum Beispiel waren Vertreterinnen. Ja, also ja. Deutsch ist biologisch. Arendt zu Arendt, genau. Adorno zu Adorner. Was? Ja, aber wenn das Deutsch doch biologisch ist, dann ist dann nicht antideutsch rassistisch? Ich verstehe auch gar nicht, warum auf einmal so jemand mit Biologie um die Ecke kommt. Sonst ist doch nichts biologisch, ist doch alles Konstrukt. Gerade Deutsch soll aber biologisch sein? Ja, weil das das stärkere Argument ist, okay? Das ist biologisch abbaubar. Hm. Aber es sprechen doch auch Teile, zum Beispiel der Helvetier sprechen auch Deutsch und die anderen da unten, die Schluchtenscheißer und so, das sind ja auch nicht die gleiche biologische Kategorie. Das ist doch völliger Quatsch, Julia. Hm. Noch andere Stämme. Frag mich auch, was Sie damit meinen, ganz ehrlich. Meinen Sie damit Leute, die hier in Deutschland geboren sind oder von Deutschen abstammen? Warum ist das biologisch? Ich glaube, wenn Marx noch leben würde und sich anschauen würde, was Leute in seinem Namen aus seinen Texten rausziehen, was er da selbst geschrieben hat, der würde sich voll hart schämen, so wie der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, dieses Anarchist Cookbook-Ding, wo man alles so in seiner Küche bauen kann. Oder der PP gemalt hat. Ja. Mhm. Da heißt es nicht immer, dass alles dann irgendwann wieder als Farce wiederkommt, so, weißt du? Ja, ja. So. Und hier Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ja, Beratung, ja. Tipps für Unternehmen. Tipps für Unternehmen, hier könnt ihr lernen, wie man richtig diskriminiert. Wenn ihr eine Firma habt, dann auf dieser Seite, da wird es euch beigebracht. Ja, aber wir leben doch schon in einer Welt mit Antidiskriminierungsgesetzen, die verhindern, dass du irgendwie Leuten weniger Geld zahlen ja, darfst. Zum Beispiel wie das allgemeine Gleichstellungsgesetz und oder Gleichbehandlungsgesetz, heißt, ich sag's immer falsch. Also das wirft auf jeden Fall viele Fragen auf. Zum Beispiel, darf ich den Anteil von Frauen oder anderen im Betrieb überhaupt gezielt bei Einstellungen fördern? Fragezeichen. Niemand darf bevorzugt oder benachteiligt werden. Mann, was ist daran so schwer? Meine Fresse. Was sind denn Frauen oder anderen? Ja, andere halt. Muslime oder so. Andere. In der Rubrik Handreichung stellen wir Ihnen Expertisen zu arbeitsrechtlichen Themen sowie Gutachten zu Beschwerdestellen und positiven Maßnahmen, also positive Diskriminierung, zur Verfügung. Zum Einrichten der obligatorischen Beschwerdestellen in Ihrem Unternehmen. Das ist echt Irrsinn. Warte, was? Man braucht jetzt die Beschwerdestelle für... Also das ist von 2015, ja. Nee, Mann, das kann doch nicht ernst sein. Das kann doch nicht wirklich deren Ernst sein. Das geht doch nicht. Ja, das sage ich am Montag gleich mal meinem Chef, dass ich mich jetzt Stunden pro Tag mit Kulturmarxismus auseinandersetzen muss während der Arbeitszeit, weil wir eine Beschwerdestelle brauchen. Und wenn Kybra schon hingeht und sagt, das ist alles rassistisch und alles ist anstrengend, man muss voll hart arbeiten, dann kannst du deinem Chef auch sagen, du willst dafür bezahlt werden, nichts zu tun. So, weißt du? Oh, ja. Kommen wir mal zur Kultur. Ja. Wir erinnern uns alle doch an das Meisterwerk Blade Runner von 1981 von Ridley Scott. Es gibt ja jetzt das Sequel. Ich gucke es mir nicht an. Nach allem, was ich bisher nur so an Überschriften gehört habe, wird es mir nicht gefallen. Nee, also der Film soll eigentlich schon echt gut sein, weil er das nimmt, was Blade Runner ausmacht und baut drauf auf. Also das ist wirklich. Als ich gehört habe, dass Ridley Scott gesagt hat, es wird die Frage geklärt, ob Deckard ein Replikant war, war für mich eigentlich der Film gestorben. Also, weil die Frage muss nicht geklärt werden. Die war extra schön ambivalent am Ende vom ersten Film und was soll der Blödsinn? Ja. Na gut. Aber ja, Leute regen sich drüber auf, welche Hautfarbe die Leute haben, die in dem Film spielen. Alter, das ist... Nee, aber muss ich nochmal sagen, es kommt darauf an, welche Version vom alten Film man gesehen hat. Ja, natürlich. Ob du die Kinoversion guckst mit dem dummen Voice-Over und dem Happy End oder ob du den Director's Cut guckst, wo die entsprechenden Szenen halt nicht rausgeschnitten sind, die dir Hinweise geben. Was heißt rausgeschnitten? Also das Material mit dem Einhorn ist ja aus Legend. Das haben die gar nicht für Blade Runner gedreht. Das hat der Ridley Scott sich aus dem Arsch gezogen und am Ende noch reingesteckt. Und alle, also der Autor von der eigentlichen Geschichte, der Autor vom Drehbuch, Harrison Ford und so weiter, sagen alle, Deckard soll kein Replikant sein, weil das keinen Sinn macht für die Story. Außer Ridley Scott, der sagt, nee, auf jeden Fall, Deckard ist Replikant. Ja, das ich finde das völlig in Ordnung, wenn sich das jeder selber überlegt. War eigentlich meine Idee, aber... Ja, und das geht halt nicht mit der Einhorn-Szene. Die legt das könnt halt ihr mal mit der zivilen Diskussion aufhören, darüber, was ein Film jetzt bedeutet? Ja, es gibt größere Dinge. Leck mich. Genau. Also die Sache mit Blade Runner ist ja eigentlich, zeigte die damalige Version, also nicht das Remake, bereits eine etwas dystopischere Welt mit einer sehr, also ich sag mal, diese ganzen Leute in den Städten, so, das war ja alles bereits sehr divers. Ja. Soweit ich weiß, haben die da teilweise Russisch, Deutsch, Japanisch genommen, verwurstet, daraus so eine Sprache gemacht für diesen Film und gezeigt, ja, da leben ganz viele Kulturen eng beieinander, Raum ist knapp, ja. Das war so der Grundtenor. Und da jetzt zu sagen, ja, aber das ist ja alles total irrelevant, weil da sind so viele Weiße in dem Film, ist wirklich, das ist wirklich ein Kunststück. Wie kannst du so einen Film darauf reduzieren, zu sagen, ja, schau dir mal die Hautfarbe von den Schauspielern an. Ich finde das total interessant, weil ich habe das Gefühl, auch wieder, weil so viele Artikel mit diesem Tenor erscheinen, dass man hier an einer ganz neuralgischen Stelle von einem Fandom mit einem Skalpell ansetzt und versucht, die Leute zu reizen. Dass man versucht, irgendwie wieder so einen Aufschrei sozusagen, wie Gamergate zu verursachen, um wieder irgendwie auf die Nazi-Schiene oder so. Ich verstehe es auch nicht. Anita Sarkeesian hat ja auch ein Video gemacht, das schlägt in die gleiche Kerbe. Ja, und ich meine, ihr habt jetzt, oder wir haben jetzt Sojourners, ich glaube, es ist ein Blog, oder? Egal, auf jeden Fall, da haben wir jetzt halt quasi diesen Artikel her. Aber Wired hat genau denselben Mist geschrieben. Ja, es haben ganz viele Leute haben den Mist geschrieben. Scroll mal runter, ist so ein schöner, Blog drin mit einem Zitat. Da genau. Liberation doesn't have quite the same effect when it's done by white people for other white people. Also, Hashtag Zweiter Weltkrieg oder was? Sorry, aber Roboter haben keine Rasse. Du, hast du das Sarkeesian-Video gesehen, Solano? Welches? Das von Sarkeesian. Sie behauptet zum Beispiel, Deckard würde eine Frau vergewaltigen, weil er den Replikanten Rachel an die Wand drückt, bevor er sie küsst. Also, es mag vielleicht romantische Saxophone im Hintergrund gespielt werden, aber Vergewaltigung bleibt Vergewaltigung. Übrigens, Fun Fact, Harrison Ford und die Schauspielerin von der Rachel, die haben sich überhaupt nicht verstanden behind the scenes. Sie haben sich gehasst. Ich glaube, jeder, der mit Sean Young gearbeitet hat, hat sie gehasst. Also das scheint nicht so einfach gewesen zu sein. Die hat wohl auch versucht, hier eine Rolle zu kriegen und alle haben so gesagt, ach du Sean, lass mal. Ja, aber wie gesagt, dieses ganze Ding so auf Rasse zu beziehen, Anita sagt zum Beispiel auch, ja, man sieht ja Edward James Olmos, der den Kollegen von Deckard spielt und der Typ, der die Augen gemacht hat, der Japaner, die Minderheiten werden mit den kleinen Nebenrollen abgespeist. Ja, was sie halt völlig nicht versteht, ist, dass der Edward James Olmos vorher ein billiger Nebendarsteller in Fernsehrollen war und nach dem Job ein richtiger Schauspieler mit Kinofilmen geworden ist. Also Sie hat keine Ahnung, wovon sie redet, aber sie redet halt. Ja. Und natürlich geht es darum, dass die Sexroboter Frauen oder beide Frauen Sexroboter sind Und es wird natürlich mit keinem Wort darauf eingegangen, dass die anderen irgendwelche Minen arbeiten oder Zero-G oder kein Sauerstoff oder was weiß ich für einen Scheiß machen mussten. Ne? Sklaven waren sie alle vier. Ja. Ah. Ach Gott, ey. Tja. Und damit ist jede relevante Medienkritik verloren wie Tränen im Regen. Das hier ist auch ganz lustig, ja. Wir erinnern uns an die Geschichte, da gibt es diesen Bullen in New York, den wir hier so im Anschnitt sehen. Und eine Firma hat das Geld zur Verfügung gestellt für ein furchtloses Mädchen, was sich diesem Bullen entgegenstellt. Und es gab viel hin und her und manche Leute haben gesagt, es ist scheiße. Manche Leute haben gesagt, es ist ein wahnsinnig tolles Symbol, sie ist so stunning und brave und so. Und jetzt kommt raus, die Firma, die es bezahlt hat, hat sich gerade außergerichtlich geeinigt für 5 Millionen, weil sie gegen Frauen bei der Einstellung diskriminiert hat. Tja, hat sich das Virtual Signaling im Nachhall eigentlich gar nicht gelohnt irgendwie, ne? Tja. Nö, hat sich bestimmt gelohnt. Also das Image, geht ja ums Image. Und das, ja, aber das Image ist doch jetzt wieder weg, nachdem sie das hier am Arsch haben. Ja, jetzt wieder, aber in der Zwischenzeit. Meinst du, sie haben in der Zwischenzeit 5 Millionen gemacht? Ja, 5 Millionen ist doch gar nichts. Ich habe auch gar keine Ahnung, was das nochmal ist, aber wahrscheinlich irgendein Wall Street-Ding oder so. Ja, ist ein Wall Street-Ding, so eine Investmentfirma, glaube ich. Well, shit, es ist passiert. Was ist passiert? Die Nazis sind da, Solano. Ich dachte, es ging um was anderes. Ich dachte, ja, es ging um was Ernstes. Hier, erstmal bei dem Foto anhalten. Ich finde die Tante unten rechts in der Ecke so klasse. Ich wette, Price Small gefällt die auch. Könnte man schön irgendwie freistellen. Steht da White? Was mit White, Equal White? Equality, White, Black Lives Matter. White Silence Equals, White Complicity, Black Lives Matter. Nee, Control. White Silence Equals, White Silence Equals, White. White Silence Equals, White Compliance. Nee, das ist ein N, oder? Das ist eindeutig Compliance. Ein N. Condoning oder so? Kondom? White Silence, White Silence White Consent. Ja, ich habe es auch gerade gegoogelt. Ja, ah, okay. Google weiß alles. Google ist gut. Aber, also, ich liebe Google. Die hätte man da nicht besser reinschneiden können, die Tante. Und was sie alles zeigen kann, wenn man sie. Ja, die Sache, vor der People of Color, Jüdinnen, Muslime, queere Menschen und deren Verbündete Angst hatten. Die AfD ist drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag. Nein! Oh Gott! Und das in einer Demokratie? Das ist überhaupt erlaubt. Scheiße, stimmt das? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. People of Color, Jüdinnen, Muslime, queere Menschen, wir alle, die vom Hass der AfD am meisten betroffen sind, wussten, worauf wir uns an diesem Abend einstellen müssen. Doch genau das machte viele von uns jetzt noch wütender. Nach den Wahlen versuchen nun Eltern ihren Kindern verständlich zu machen, was gerade geschehen ist. Schülersternchen innen zu erklären, was passiert ist. Wieder andere Menschen fragen sich, ob sie in Deutschland überhaupt weiter ein Zuhause haben. Moment mal, also wenn die schreiben, nach den Wahlen versuchen nun Eltern ihren Kindern verständlich zu machen, was gerade geschehen ist, muss ich sagen, liebe Autoren von Kleiner 3, durchatmen. Eure Eltern meinen es nur gut. Ja, eben. Cedric, die AfD ist jetzt im Bundestag, ja, weil die Medien nicht wie vorgesehen kontrolliert haben, was die Parteien machen und das kritisieren, sondern mit ihnen zusammengearbeitet haben und ein Narrativ erstellt haben, in dem die AfD als Außenseiterpartei Leute angesprochen haben, die sich von ihnen auch nicht mehr vertreten fühlen. Und darum sitzen jetzt im Bundestag. Hast du das verstanden, Cedric? Seit Jahren berichten wir von unseren Ängsten, von den Übergriffen und dem Hass, den wir täglich erleben. Trotzdem ist so wenig bis gar nichts passiert. Viel zu häufig saß dafür die AfD in Talkshows. Was? Ja, da hat. Warte, das mit den Talkshows, da hat der Oberheinzel vom ZDF meinte, dass bei Maybrit Illner über 400 Gäste seit 2016 dabei waren und dass es 11-mal die AfD war. Viel zu häufig, weißt du? Zu oft schauen also Menschen weg, zu selten haben Nicht-Betroffene sich solidarisch neben uns gestellt. Nee, ich kann mich auch gar nicht an diversen Scheißdreck und 100 Millionen von Demokratieleben erinnern. Oh. aufrufe, den rassistischen Cousin anzusprechen und mit dem sexistischen Onkel zu reden und ihm zu erklären, was er da eigentlich tut. Geht euren Familienmitgliedern auf die Eier. Ja. Es ist okay, wenn wir sauer sind, dass in dem Land, in dem wir leben und aufgewachsen sind, 12,6% der Wählersternchen innen unsere Existenz mindestens in Frage stellen. Unsere Existenz in Frage stellen. Die meinen wohl Existenz im Sinne von meine Existenz. Die existiert gar nicht! Meine Existenz, die meinen wahrscheinlich ihre juristischen Personen, die sie gegründet haben, aber. Welche I'm the living man. I'm the blood of the soil. Wie viele Leute sind denn vertrieben worden seit Wahlwahr? Ich weiß es gar nicht. Hat 4 Millionen getaunt? Ja, wer stellt denn die Existenz von denen in Frage? Ihre Existenz als Aktivisten, die von der öffentlichen Quelle sich nähren, die steht vielleicht in Frage. Die Narrativ bis zu den Ohren im Arsch stecken haben, jetzt quasi meinen, ihre Aufgabe bestünde darin, die Leute zu erziehen, die aus Versehen AfD gewählt haben. Ja, komm, hier unten ist wieder der NSU. Also ich habe das neulich in den Medien gelernt, das war das nach Amri, dass man sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man an einer Fischgräte stirbt oder an einem normalen Verkehrsunfall. Deswegen NSU, das kann man ja komplett beiseite lassen, weil normale Autounfälle sind ja viel schlimmer. Das lernen wir doch jedes Mal nach islamischen Anschlägen. Also muss es doch bei NSU-Opfern auch gelten. Oder gilt es da nicht? Oder? Sarah Wagenknecht, die im Wahlkampf plötzlich Dinge wie klar ist, dass Deutschland nicht alle Armen dieser Welt aufnehmen kann, sagt. Das ist aber, wie kann man so rassistisch sein, Sarah? So ein oder der Lindner, der auf einmal eine Obergrenze für Moslems möchte. Ja. Und das Netz-DG hat er ja dann auch am Ende für sich entdeckt. Nee, aber, keine Ahnung, lies mal weiter. Rassismus, Sexismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus sind Alltag. Ich würde gerne mal wirklich umfragen. Verdammt nochmal. Ja, Antisemitismus, Alltag in Deutschland. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, gut, es gibt so Stadtviertel. Aber. Ja, da schreien sie dann Allahu Akbar, oder was meinst du damit? Nee, da schreien sie Antikapitalister. Das ist jetzt aber zutiefst antisemitisch von dir. Als eine nicht weiße Person, als Frau, gibt es für mich Teile des Landes, wo ich mich einfach schon länger nicht mehr sicher fühle. Weißt du, was jemand kriegt, der gesagt, für mich als weiße Person gibt es Teile des Landes, wo ich mich einfach schon länger nicht mehr sicher fühle? Der wird ausgelacht. Also lachen wir dich einfach auch aus. Ist das okay? Und dieses Jüdinnen, Musliminnen, nebeneinander steht es da, als würden die wunderbar miteinander auskommen. Also die Jüdinnen und Juden in Deutschland haben sicherlich, die gehen nicht rum und spucken irgendwen an oder rufen jemandem was hinterher, aber ja, die in einem Satz zu nennen, finde ich irgendwie merkwürdig. Die Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, deren Heimat dadurch zerrissen wurde und die hier jetzt wieder nur mit Hass und Gewalt konfrontiert werden. Oh. Vielleicht geht von denen aber leider auch zu einem Teil Hass und Gewalt aus und das Verschweigen und nein, das sind Fake News. Das sind Fake News. Von sind alle lieb und alles Doktoren. Genau. Wir hatten nur Maria Lernburger ist gar nicht tot. Ja, das waren alles Ingenieure und Doktoren. Mhm. Und ein paar Communication Degree. Das Gefühl, dass eine geliebte Person gestorben ist, ist vielleicht nicht zu 100% vergleichbar, aber für viele von uns kommt das Ergebnis dieser Wahl nah ran. Dann seid ihr leider irgendwo nicht ganz dicht. Es tut mir leid, dass ich das so hart ausdrücken muss. Hast du gegen meine Zugehörigkeit zu diesem Land gestimmt? Boah, Alter, ey. Also, wenn ich mir so eine Frage stellen würde, dann würde ich... Ja, die Frage also, ist so eine Frage stellen, für jeden AfD-Wähler relativ einfach zu beantworten. Hat sie eine deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, nein. Und dann ist, und wenn ja, nein. Aber unser Widerstand kann auch erstmal nur so aussehen, dass wir uns um uns selbst kümmern. und dabei vielleicht die kitschigsten Lieblingsfilme gucken, uns mit Arbeit ablenken, unser liebstes Fastfood essen. Und uns in den Schlaf heulen. Oder ich eben auch die Stille und Nähe der Menschen suchen, die wir lieben und die uns auffangen. Ja, Fakt, alle anderen so Menschen sieht Widerstand nennen. Nicht aus, Amina. Widerstand ja. bedeutet, dass man was einsetzt. Katzen. Widerstand, dass man zumindest was tut. Aber es ist kein Widerstand, sich zu, daheim hinzusetzen und die Lieblingsfilme zu gucken und sich irgendwelches Fastfood reinzudrücken. Das ja, aber Mars, ist in das eurer ist Generation genau vielleicht. Das Mars, das ist exakt das Verhalten, was Leute an den Tag legen, die es gewohnt sind, dass man ihnen alles, aber komplett alles in den Arsch schiebt, weil sie zum Beispiel POC sind oder solche Geschichten. Und auch nur auf dieser Grundlage, auf diesem Denken kann so ein hirnrissiger Artikel überhaupt erst entstehen, ja. Weißt du was, soll die sich AfD in den Schlaf heulen? Soll die doch glauben, dass die AfD Nazis sind? Ist doch egal. Solange sie nur diese Artikel schreibt und sich ihre Katzengifs anguckt, who fucking cares? Ja. Vor allem, weißt du, das Witzigste ist ja, wenn sie so verfolgt wird und das wirklich auf so einem riesengroßen Ausmaß ist, wie es hier gesagt wird, dann könnte sie als Teil einer Gruppe, die verfolgt wird, nicht eben irgendwie sich mal entspannen, okay? Das würde ihr verboten werden, okay? Die müsste die ganze Zeit Angst haben, dass jetzt die Polizei reinkommt und sie mitnimmt, okay? Oder sie an die Wand stellt und erschießt, Alter. Was für ein Scheiß, Mann. Es ist okay, wenn wir Bönze laut aufdrehen und Musik hören, um unseren Gefühlen Raum zu geben. Nee, ist es nicht. Wenn du Nachbarn hast, hast du Rücksicht zu nehmen. Da gibt es auch Einschränkungen. Vielleicht setzen sie ja Kopfhörer auf. Also. Ich fände es gut, wenn Bönze verboten wird. Dann lässt die ihre Fanartikel wenigstens nicht mehr in Sweatshops fertigen. Ja. Liebe Feministinnen. Ja, die können die da nicht laut aufdrehen, wenn sie mit dem Nähen fertig sind. Also ich finde es ganz unten dabei, kleiner 3, also da jetzt noch direkt einen Flatter-Button hinzumachen, ist halt schon hart. So ein Battle-Button direkt unter dem Artikel, Alter. Ja, klar. Die andere braucht das Geld. Rambulistischen Artikel, Alter. Oh ja, das ist, fand ich so lustig. Die Leute fangen jetzt schon an, praktisch offene Briefe im Internet zu schreiben, weil sie nicht verifiziert werden bei Twitter. Wer das nicht kennt, das ist dieser blaue Haken neben deinem Twitter-Namen, der bestätigt, dass du der bist, der du zu sein vorgibst. Und die Frau zählt hier auf, was sie schon alles geschickt hat. Ihre Laufbahn und irgendwelche Sachen und ihren Führerschein und was weiß ich. Und Woman in Tech thus frequently harassed on Twitter. Also eine Frau in der Technologiebranche, die deswegen auf Twitter gehänselt wird. Ja, und ratet, was der Grund ist, warum sie keinen Haken kriegt. Na? Keiner? Weiß wieder keiner? Nö. Weil sie eine Frau ist. Weil sie eine Frau ist. Ah, natürlich. We reviewed the account and unfortunately you are a woman. Please visit our help center for more information about the types of accounts we verify. For more information in leichter Sprache. Ja. Das wohl ja, nicht, deswegen hat sie auch diesen Artikel geschrieben. Aber wie krass, oder? Wie krass, dass sich jemand entblödet, so eine Art öffentlichen Erpresserbrief zu schreiben. Alles nur, weil ich eine Frau bin. Und wenn Twitter jetzt nicht reagiert, ne, dann. Aber jetzt weiß ich auch, warum sie den Malo rausgeschmissen haben. Das war gar nicht wegen dem Kram, den er geschrieben hat. Das war, weil er eine Frau ist. Hm. Der ist eine Queen. Woke. Nee, aber ist natürlich die Frage, an welche russischen Seiten sie da ihre Führerschein und ihren Ausweis geschickt hat, die Scans. Ich kenne da so einige, ich kenne da so manche. So. Gib mir Geld, ich verifiziere euch alle bei Twitter. Das ist voll easy. Ja. Da gibt's Backchannels, ihr wisst genau. Schon. Profs brag of tricking students into social justice classes. What the fuck? What ja, the fuck? So zwei Sozialwissenschaftler in Kanada, die haben sich überlegt, naja, wenn wir da drüber schreiben, hier queere Gender-Orientierungswochen und so, dann gibt es Leute, die lehnen das ab, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Wie wäre es denn, wenn wir einen Kurs machen, der die Leute anspricht, die keinen Bock auf diese Gleichberechtigungskurse haben und ihnen dann aber hintenrum doch wieder den Scheiß reindrücken, den sie auch in den anderen Kursen fressen müssten. macht man sowas wie tiefergehende Mathematik und dann fängt man an irgendwie, ja, also ihr denkt vielleicht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, aber wenn man das mal durchrechnet mit unserer komplexen Formel, kommt man insgesamt auf 3.429.000 Periode. Ja. Oh Gott, Periode. Jetzt müsste ich euch ja mal was zur Menstruation erzählen. Wartet mal, legt mal die Taschenrechner an. Ja, mansplain mir das. Ja, aber sie sagen halt, dass dieser Trick wäre halt gerechtfertigt, weil die Schüler sich zu wenig für Social Justice interessieren. Oder die Studenten. Hat es nicht gereicht, dass es inzwischen schon diese Mandatory Courses gibt, wo du irgendwie hin musst, auch wenn du irgendwie was ganz anderes studierst, musst du dir trotzdem irgendwie den Scheiß anhören. Dass du sensibel wirst und nicht vergewaltigst und so ein Scheiß, ne? Ja, ja. Und dann noch sowas, wo die Leute wirklich verarscht werden im Endeffekt, das ist ja nur zu ihrem eigenen Besten, ne? Ja, klar. Ich finde das unglaublich, aber es ist Kanada, also da erwarte ich eigentlich auch nichts mehr. Das ist ja so wie Schweden, nur in Amerika. Ha, ich wollte es gerade sagen. Ja, nächste Woche am Sonntag sind Wahlen bei mir in Niedersachsen. Und wir begeben uns jetzt in den Niedersächsischen Landtag und hören uns was zum Thema Gleichberechtigungsgesetz an. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, ist es noch gar nicht so lange her, Frauen durften nicht wählen. Arbeitsverträge alleine schließen, das traf sogar meine Mutter noch, war in den 70ern noch nicht erlaubt, ohne die Erlaubnis des Mannes. Ganz aktuell ging ja auch durch YouTube, Vergewaltigung in der Ehe ist nicht vor nicht allzu langer Zeit erst als geahndet worden. Unsere Rechte sind schwer erkämpft worden und dafür muss man einfach auch den Frauen danken, die sich da in die erste Reihe gestellt haben und für uns das erkämpft haben, was wir jetzt haben. Ja, also das mit den Arbeitsverträgen, das war ja wohl, wenn ich da richtig informiert bin, so, dass du halt als Mann quasi die Verantwortung dafür getragen hast, was halt deine Frau für Entscheidungen trifft. Mit anderen Worten, musst du dafür gerade stehen, wenn die irgendwelche Mist macht. Und deswegen musst du halt auch entscheiden, ja, ob die halt arbeiten darf und so. Du, Chris? Ja? Warum sind die Kommentare für das Video deaktiviert? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Weil es nichts zu sagen gibt, die sagen schon alles. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht vorauseilender Gehorsam oder so. Keine Ahnung. Ja, und wer das erkämpft hat, ne, die Frauen, die das erkämpft haben, also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob die Dame sich da so bewusst ist, wer das tatsächlich gewesen ist, weil wenn man sich mal, also ich kenne es jetzt im Deutschen nicht so sehr, aber halt eben aus dem amerikanischen, englischsprachigen Bereich und so, so Leute wie die Camille Paglia, die waren ja von Anfang an nicht mit dabei, weil bei dieser ganzen Frauenbewegung, also weil die halt nicht aufgenommen wurden. Die haben halt ihren komischen Kapitalismus ist böse Kram gemacht und die Leute, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass alles irgendwie besser geworden ist, waren halt andere Leute und im Endeffekt die sich entschieden haben, als noch keine Frauen dabei waren, waren halt Männer. Also du willst damit eigentlich nur sagen, dass Siege einer Gruppe kollektiv sind, aber Verluste immer nur die Einzelperson betreffen und nichts über die große Gruppe aussagen. Ja, ist auch so, aber vor allen Dingen halt eben, ja, also meistens weiß man halt auch gar nicht im Endeffekt, weil da wird sich ja dran gehängt, ne? Also quasi irgendwelche Feministinnen heute behaupten halt eben Frauenwahlrecht, das wäre ja Diskriminierung einfach nur gewesen, weil die Leute gedacht haben, Frauen wären zu blöd oder so oder Arbeitsverträge unterschreiben, wäre halt nur irgendwie, dass du denkst so, hahaha, ich bin der Patriarch hier und dann kamen die mutigen Feministinnen und haben gesagt so, nein, das ändern wir jetzt. Aber das war halt nicht. Ich finde es aber auch wichtig, und das wird Sie ja jetzt alle nicht großartig verwundern, dass sich die FDP gegen eine Quote ausschreibt. Wir haben das schon immer getan. würde auch gerne noch was zu den Beratungen im Sozialausschuss sagen. Also ich habe mich daran nicht in der Tiefe beteiligt, weil für mich von Anfang an klar war, die 50%-Quote ist nicht mein Weg. Ich hätte zwar noch eine Idee gehabt zu sagen, das habe ich kurz eingebracht, für mich wäre es schöner gewesen, eine Formulierung reinzubringen, das unterrepräsentierte Geschlecht. Es ist aber auch durchaus legitim, das so zu machen, wie Sie das machen möchten. Deswegen brauche ich auch tatsächlich nicht so einen langen Weg gehen und über Verfassungsmäßigkeit reden. Ich kann mit der 50%-Quote nicht leben, das können die Freien Demokraten nicht. Und deswegen würden wir das auch an dieser Stelle ablehnen. Ich wollte das auch nicht in die Diskontinuität bringen. Ich stehe durchaus bereit, mit meiner Fraktion das auch heute abzustimmen, weil das immer klar war. Ja, also scheinbar hat da jemand wahrscheinlich die SPD und die Grünen probiert, 50-50-Quote irgendwie im öffentlichen Dienst einzuführen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber ja. Aber noch ein paar Randbemerkungen, was für mich auch ein grundlegendes Problem innerhalb der Sache ist. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder. Wir haben einfach das Problem, dass viele Frauen, die Kinder haben, nicht ausreichend Kinderbetreuung haben und auch nicht ausreichend flexible Kinderbetreuung haben. Denn wie soll ich denn allen Ernstes einen 8-Stunden-Job machen, morgens meine Kinder wegbringen, dann bin ich mal flott um 8 da, kann aber um 16.30 Uhr schon wieder fahren, weil die Kita um 17 Uhr schläft. Das ist einfach unmöglich für Frauen so zu leisten. Deswegen wäre es wichtig, da auch die Rahmenbedingungen zu ändern. Und natürlich ist es so, die Kita Frauen hat beide auch Nummern, einfach, die hat die Nummer meines Mannes. Was? Frauen können auch einfach so viel verdienen, dass der Mann zu Hause sitzen kann, wenn sie denn so fähig sind. Aber wenn beim Job halt nicht genügend rumkommt, ist halt Mist mit der Betreuung. Also. Und die hat auch meine Nummer, aber die rufen halt ständig mich an. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch noch immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, es gibt zwei Leute, obwohl mein Mann in Elternzeit ein Jahr war. Also es ist nicht alles erreicht, was wir uns so erträumen. Das finde ich halt auch wichtig zu sagen. Ja, und ich finde das halt wichtig zu sagen, dass das auch im Zweifelsfall nicht die Aufgabe der Politik ist, dafür zu sorgen. Dass die Kita den Mann anruft oder so. Also ich meine, das kann man denen ja gerne erzählen, aber ja. Aber Chris, verstehst du denn nicht, dass wenn man genau auf die Leute hört, die sich das alles nur erträumen, ja, dann ist die Welt perfekt, ja. Aber es zwingt einen doch auch gar keiner dazu, dass beide Vollzeit arbeiten gehen oder Ähnliches. Also. Und hätte man nicht irgendwie die Familienstrukturen so zerrissen, wie das in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren passiert ist, wären vielleicht sogar noch Großeltern oder Onkel und Tanten in der Nähe. Ja. Und was mich persönlich immer sehr betrifft, ist die Ernsthaftigkeit des Themas. Mir wird halt relativ häufig unterstellt, du bist halt gegen eine Quote, deswegen bist du irgendwie für Gleichstellung. Ich sehe das nicht so und ich finde es wichtig, dass wir gerade in Zeiten wie diesen, wo ganz andere Familienbilder wieder hochkommen, also wo von anderen Parteien gesagt wird, die alleinerziehende Frau ist halt ein gescheiterter Lebensentwurf, da müssen wir halt ran, das normale Bild der Familie sind Mann und Frau und zwei Kinder. Also da kommt sehr viel Gedankengut auf uns zu, was wirklich sehr retro ist. Und da ist es wichtig, dass wir zusammen... Was? Fucking retro, sag mal... Degeneriert, Alter, ohne Spaß. Ich meine, wie glaubst du, dass da draußen irgendwie eine Bevölkerung aus 50% alleinerziehenden Frauen und 50% alleinerziehenden Männern wohnt, oder was? Wo kommt denn da was Retro auf dich zu? Du bist vielleicht zum ersten Mal mit offenen Augen draußen gewesen seit längerer Zeit oder so. Leute, eine gesunde Familie ist sowas von frühes 21. Jahrhundert, weißt du was? Nö. Machen wir hier einfach mal. Ja, und vor allen Dingen, die FDP hat sich ja im Bundestagswahlkampf halt eben, also gut, die Dame ist jetzt keine Bundespolitikerin, aber hat sich ja für das Wechselmodell stark gemacht. Also dass halt eben, ja, also diese Alleinerziehung halt eben nicht mehr so oft passiert. Ne? Dass also prinzipiell erstmal beide Elternteile halt, wenn die getrennt sind, für die Erziehung verantwortlich sind. Die armen Kinder. Ja. Die armen Kinder. Habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen, der auch psychologische Ausbildung hat, und dann habe ich erzählt, dass meine kleine Nichte halt auch Wechselmodell und so, und der meinte, ah, das sind immer die Beklopptesten. Ich weiß halt auch nicht, warum muss ich so viel an Steuern abdrücken, damit Menschen schlechte Lebensentscheidungen treffen können? nur heiratest und dann dich zu Kindern entschließt und später dich trennst und dann muss der Staat herkommen und dir hinterherkehren oder was. Und dafür muss ich jetzt dann Steuern zahlen, weil du nicht in der Lage bist, jetzt zu einem Paarpsychologen zu gehen und eure Differenzen beizulegen oder was. Und wenn man dann damit auch die Familie auseinanderreißt. Warum muss ich das bezahlen? Also schlechte Lebensentscheidungen. Im Vergleich mit dem europäischen und noch schlimmer im Vergleich mit dem anderen Ausland außerhalb Europas. Wir sind so eine verschwindend kleine Insel im Endeffekt der Westen, wo wir die Familien langsam aber sicher alle kaputt sparen und zerhacken. Ja. Außenrum ist die Familie noch viel mehr wert. Viel, viel mehr. Und da würden Leute wie du mit Schimpf und Schande aus dem Dorf gejagt, Silvia. Das ist einfach so. Ich meine, OPEX kann das wahrscheinlich auch bestätigen. Ja, und ich kann auch nachvollziehen, wenn sie sagt, dass es voll retro ist, ja. Das ist auch wirklich voll retro, ja. Es ist voll modern, dass man so andere Leute für die eigenen Fehler zahlen lässt. Das ist modern, ja. Das ist postmodern. Das ist sogar noch weiter als modern, ja. Das ist richtig wichtig, ja. Nö, so ein gesundes Familienbild, wo du einfach Leute hast, die erwachsen sind und rational und irgendwie dir helfen, nö, das braucht man nicht. Das ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Was soll der Scheiß? Und vor allem, weißt du, über was für eine Zeit reden wir hier? Und dann brauchst du eine Kita. Ja komm, Alter, mit 3, 4 gehen die Kinder in den Kindergarten schon. Meine Güte, 3 Jahre. Daran wird es scheitern. Das wird dir dein Leben ruinieren, wenn du 3 Jahre rumgammelst, um dich um deinen Balg zu kümmern. Es ist, man tut überall extra staatliche Programme aufbauen und im Endeffekt ist es doch relativ einfach. Ja, bleib halt bei deinem Partner und dann guck danach, dass einer mehr verdient und der andere eine Weile zu Hause bleibt und dann kannst du wieder arbeiten gehen. Lass dich nicht One-Night-Stands schwängern. Weißt ja, du, denk weißt doch du, einfach in voraus, weißt du, denk doch einfach voraus, weißt du, ja, okay, früher war es schon irgendwie härter und so und schlimmer, ja, weißt du, weil du halt noch diesen Begriff von Wedlock hast, wo du über Schwangerschaft dann einfach dich an jemanden dranbinden kannst und dann ist halt irgendwie das Kind am Arsch, weil die Eltern sich dann hassen, ja. So, aber das ist da einfach nur so ein persönlicher Fehler, ja, den nicht irgendwie die Gesellschaft als großes Ganzes zu tragen hat, okay? Du sollst selbst vorausdenken und mal aufgeklärt werden, das wirst du schon. Was fehlt da noch? Was muss da noch erreicht werden? Was soll das? Die Erfolge des Feminismus haben diese Situation ja auch erst geschaffen. Ja, weil wirklich so Frankfurter Schule und so, ne, die haben sich hier überlegt, wie kann man Kapitalismus lahmlegen, so, und der Motor des Kapitalismus ist halt die Familie, ja. Und wenn du die Familie zerfickst, dann ist kein Kapitalismus mehr, aber es ist toll, weil aus der Sicht von diesen scheiß Marxisten ist es so, ja, dann sind die Leute frei, ja, dann sind sie weniger strukturbedingt, ja, so, das ist geil. Ja, toll. Ja, weil früher wurde es halt geächtet, wenn du ohne Heirat ein Kind hast oder wenn du dich scheiden hast lassen, da war dann auch ein Stück weit eine Ächtung mit dabei. Es ist nicht so, dass man jetzt Leuten das übertrieben vorwerfen muss, aber diese Ächtung hat halt durchaus Sinn gemacht, weil wenn du einfach nur in einer Bekanntschaft schwanger wirst und ihr dann nicht heiratet, ist es halt scheiße für das Kind. Mein Großvater hat sich geweigert, meine Mutter zum Krankenhaus zum Entbinden zu fahren. Das musste mein Onkel machen. Weißt du, so es gibt halt sowieso schon echt sehr viele verschiedene Arten von Dynamiken intern in jeder Familie, okay? Da muss man nicht irgendwie noch den Staat mit einbinden, der da jetzt noch sich mit so anklopft so und meint, hier, ich bin auch noch da, ja? So, nee, Alter. Ja, du schaffst ja auch ein komfortables Netz dann, ne? Oh ja, dann, wenn er mir jetzt irgendwie nicht mehr gefällt, dann gehe ich halt und ich falle ja in ein Netz, wenn diese ganzen Kita, was weiß ich, Bedingungen und so geschaffen würden. Ja, ist ja immer einfacher, die Familie kaputt zu machen. Ja, die Entscheidung, eine schlechte, also die Möglichkeit, eine schlechte Entscheidung zu treffen, wird hier vereinfacht. Und das ist halt schlecht. Ja, oder einfach nur, das fängt schon eigentlich einfach nur schon damit an, dass du die Verantwortung der Einzelperson als Verantwortung der Gesellschaft schon Leuten verkaufst. So, es ist nicht dein Fehler, dass du irgendwie dich falsch entschieden hast und zu früh schwanger wurdest. Ja, es ist das Ding, wenn wir es einfach so machen, wenn sich die Eltern trennen, kommen die Kinder in den Fleischwolf. Genau. Soylent Green. Und nicht uns daran aufreiben, die einen sind gut, weil die wollen eine Quote und die anderen sind böse, weil die keine Quote haben wollen. Wir müssen die Gemeinsamkeiten finden, dass dieses Gesellschaftsbild, was sich zurzeit draußen entwickelt, nicht wieder weiter einzieht in die Gesellschaft, sondern wir das behalten, was wir uns irgendwann erkämpft haben und auch die anderen Frauen für uns erkämpft haben. Sofortige Abstimmung ist beantragt. Wir sind dabei. Ja, Alter, dieses Grinsen, Alter. Können die nicht einfach nur sagen, wisst ihr was, so, okay, früher haben wir Fehler gemacht, jetzt haben wir daraus gelernt, lass uns mal eher so zentristisch sein, wisst ihr was? Wir müssen nicht die ganze Zeit immer vorwärts laufen, weil es da nicht zwangsläufig einen Vorwärts gibt, ja. So, lass mal einfach entspannt sein. So, vorwärts okay. Immer, rückwärts nimmer. Die Politik muss männlicher werden, okay, MDR aktuell. Der Herr Bönt mal wieder. Genau, der Herr Bönt mal wieder. Da hören wir jetzt mal rein. Die Bundestagswahl ist vorüber und wenn eine Botschaft geblieben ist, dann die, dass die Parteien an sich arbeiten müssen. Die Politik der großen Volksvertreter der Volksparteien, sie findet immer weniger Befürworter. Profitiert haben davon vor allem AfD und FDP. Und am Debakel von Union und SPD sind die Parteien selbst schuld. Das meint jedenfalls der in Berlin lebende Schriftsteller Ralf Bönt jetzt bei uns im Interview. Einen schönen guten Tag, Herr Bönt. Hallo. Sie haben vor wenigen Jahren ein Buch geschrieben über das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann, steht da so weit im Titel. Nun meinen Sie, fühlen sich aber gerade die Männer von der GroKo-Politik abgehängt, wurden vielleicht zu Protestwählern. Was steckt denn dahinter, hinter der Annahme? Naja, ich glaube schon, dass man das sehr leicht eigentlich aus den Wahlergebnissen herauslesen kann, denn die beiden Parteien, die gewonnen haben, die haben drastisch gewonnen und die sind deutlich von Männern gewählt worden, sehr viel mehr von Männern als von Frauen, sodass man eine Auswanderung der Männer aus dem Kernland der Politik, der CDU, CSU und SPD beobachten kann. Also müsste Politik Ihrer Ansicht nach wieder männlicher werden, mehr Augenmerk darauf legen, was Männer tatsächlich wollen? Zum Teil schon, wobei das wieder mir in dem Satz sofort ein bisschen quer liegt. Denn es geht auch darum, neue Dinge für Männer zu machen. Männer, Männlichkeit und männliche Rollenfindung, männliche Arbeitswelten, aber auch die Familienwelt, die dazugehört, verändern sich ja sehr stark. Also wir haben eigentlich nicht nur den Feminismus seit der Französischen Revolution, sondern die Geburtenrate ging drastisch runter. Also die Reproduktionsquote, die lag Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Elektrizität kam, noch bei über 13, die liegt heute bei 1,5, weshalb natürlich Frauen auch ein persönliches Wachstum und Befriedigung woanders suchen in der Arbeit und Männer dort verdrängen. Und hier kommt es zu Konkurrenzsituationen zum einen auf dem Arbeitsmarkt und zum anderen eben in der Neuorganisation der Familie. Und da hat vor allem die FDP, oder nicht nur vor allem, sondern als einzige politische Partei die FDP tatsächlich Punkte machen können. Die hat sich fürs Wechselmodell eingesetzt, dass man doch nach der Trennung von Vater und Mutter darauf hinwirken soll, auch gesetzlich, dass das Kind dann gleich lang bei beiden Elternteilen lebt, die Regel sein soll. Und das ist bei uns ja nun krass anders. Aber die FDP hat auch andere Sachen gemacht, die eigentlich in unserem politischen Raum als hochriskant gelten müssen. Sie hat in Nordrhein-Westfalen die Frauenförderung bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Sektor. Gerichtlich ist sie das angegangen und hat sich damit durchgesetzt. Das war verfassungswidrig und das ist ja wirklich ein eminenter Vorgang gewesen und das hat sich kein anderer getraut und man siehe, wer hat gewonnen? Die FDP. Es scheint da unter den Männern sehr wohl eine Überzeugung zu geben, dass es jetzt vielleicht mal reicht und dass wir auf anderen Feldern noch ein bisschen nachbessern müssen oder anfangen müssen zu arbeiten, was Männerpolitik angeht. Sie sprechen davon, dass im weitesten Sinne Emanzipation der Frau oder Feminismus, darf man dagegen nichts sagen? Man nennt das ja Schweigespirale. Man darf diese männlichen Themen bei uns kaum ansprechen. Man wird dann sofort als Rechtsaußen hingestellt. Ich kenne das auch. Dabei sind das ja zum großen Teil urfeministische Positionen. Also die Vaterschaft, die in diesem Wechselmodell gefördert wird, das ist eine urfeministische Forderung gewesen von Olympe de Gouges 1792, die der Feminismus dann aber vor vielen Jahrzehnten komplett verlassen hat. Also die Frauen sind ja dann auch mit meinem Bauch gehört mir auf die andere Seite geschwenkt. Schauen wir mal darauf, was Thomas Oppermann von der SPD gesagt hat. Die Fraktion soll sich jetzt nun neu aufstellen. Vor wenigen Tagen meinte er, die Sozialdemokraten müssten jünger und vor allem weiblicher werden. Verfolgt die SPD nun wieder eine falsche Fährte? Ja, ich glaube schon, weil Sie nicht verstanden haben, dass wir sehr paritätisch arbeiten müssen. Sie müssen was für Männer anbieten. Wie wollen Sie denn der AfD Paroli bieten, diesen enttäuschten Männern, die da zu Millionen weglaufen, wenn Sie sagen, wir müssen jetzt weiblicher werden? Wir wollen die Weiblichkeit fördern und wir sind eigentlich längst da. Also die Neubesetzungsquote von Führungspositionen in der deutschen Industrie, die war schon vor vielen Jahren bei 48% Frauen. Bevor die Quote kam für die DAX-Vorstände oder Aufsichtsräte, Und wir machen da jetzt immer weiter und immer weiter, statt zu sagen, halt, wo ist denn das symmetrische Gegengewicht dazu? Und das ist natürlich eine Förderung der Männlichkeit in dem, was die Familienforscher die innere Familie nennen. Und das ist Vaterschaft. Ja, also... Fördert mich mal! Herr Damien! Naja, also ich stimme auf jeden Fall zu, ja, dass halt eben diese ganzen Männerthemen in allen Parteien auf jeden Fall viel zu wenig behandelt werden. Ob jetzt die AfD dadurch tatsächlich diesen großen Zuwachs hat von diesen enttäuschten Männern, zweifelhaft, keine Ahnung, weiß ich nicht, bräuchte man Zahlen zu. Ja, klar ist auf jeden Fall, dass viele Leute abgewandert sind von den Altparteien und halt eben hin zur AfD, genau weil sie eben auch diese Frauenscheiße einfach komplett nervt, ja, weil du hast halt eben mittlerweile überhaupt gar keine richtigen Unterschiede mehr zwischen denen, alle fassen diese Themen auf, Frauenquote zum Beispiel, ja, wer wagt sich auch dagegen auszusprechen oder das mal zu kritisieren, ja, Männerthemen, nach wie vor immer noch sehr wichtig, ja, ob die AfD jetzt aber die Partei dafür ist und dadurch dann halt eben diese Männer angezogen hat, das bezweifle ich. Ja, aber ich glaube, die Frage mit, ob die SPD mit Nahles das falsche Signal setzt, können wir alle bejahen. Ja. Mhm. So wie diese, ja. Ich hab mir ihre Instagram-Seite angeguckt, wo sie das ja schön dokumentiert hat. Wenn irgendjemand sie angemacht hat, hat sie ja jedes Mal ein Foto gemacht. Und dann dachte ich mir auch, ja komm, du bist jetzt hier Niederländerin und tust jetzt die Toxic Masculinity exposen. Und jedes Mal siehst du halt auf den Bildern, dass das wahrscheinlich Menschen mit Migrationshintergrund sind. Ja. Ich mir so, ja. Ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, so irgendwie kann, weißt du, gab es dann nicht, wie hieß das denn nochmal, da wo die Olle durch New York gelatscht ist, ein paar Stunden, weißt du es noch? Ja, dieses Catcalling-Ding. Mit dem Catcalling, genau. Ja, da gab es ja dann auch Vorwürfe, ja, das wäre rassistisch, weil da würden ja die ganze Zeit nur Minderheiten und keine Ahnung und selektiv und so, aber naja, sie hat halt kein anderes Videomaterial, ja. Das wäre lustig, wenn das hier nochmal kommen würde, da bin ich eigentlich, das erwarte ich eigentlich irgendwo. Aber so geil auch, dass sie die Leute dann fragt, ob sie Selfies mit ihr machen und die sagen halt auch ja. Ja. Welches Signal sendet sie denn damit? Ist das sich wehren, wenn du angemacht wirst von Typen, von denen du nicht angemacht werden möchtest und dann sagst so, ja, aber lass doch mal ein Selfie zusammen machen. Kommt drauf an, wenn du danach einfach weggehst, ist das schon in Ordnung, denke ich, für so eine Aktion. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen, Mix-Signals und so, ne? Victim-Blaming nennt man das auch in der Fachsprache. Du Misogynist. Ja, es war auch so, dass sie auch gesagt haben, dass Bauarbeiter und Migranten da drin sind. Ja. Und es gibt jetzt auch ein Gesetz in Niederlanden, steht ja auch drin. Weil das ist ja auch ganz wichtig, ne? Die Arbeiterpartei hat das da wahrscheinlich die SPD der Niederlande, dass sich das irgendwie ausgedacht. Aber wenigstens steht da gleich mal, es geht nicht um harmlose Bemerkungen wie Hey Schätzchen. Ja, so der Abgeordnete Ahmed irgendwas. Aber im Endeffekt geht es hier um, wo stand das hier? Irgendwas mit von wegen, nur dass sie sich, wenn sie sich genau Frauen Angst einjagen. Und das ist ja auch wieder. Hm. Naja. Mit dem Field. So. Wie gesagt, Frauen Angst einjagen, aber Selfie machen. Ja, aber das ist ja brave and stunning von ihr. Jetzt, weißt du? Nur weil sie erfolgreicher ist wie du. Masculinity is so fragile. Ja, und das war noch so ein Schmarrn hier wieder von der Zeit. Mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und ja, diese Überschrift ist schon wieder ziemlich. Es macht. Es alles macht. Ja, geht nur um Macht und so. Ja, also es ist halt. Ja. Also ich meine, Sexismus ist ein Werkzeug, mit dem Feministinnen ihre staatliche Förderung garantieren. Und Sozialpsychologin, das hört sich schon so wissenschaftlich an. Ja, bei dem Zeug sind halt Sachen dabei, wo man sich denkt teilweise so, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen heftiger und andere Sachen, die sind vielleicht nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, kann man das halt auch irgendwie abtun unter manche, also ich sage dazu immer noch, man muss halt irgendwie dann mit den Leuten irgendwie reden, wenn die irgendwas machen und das gefällt einem nicht irgendwie, dann finde ich dieses von wegen Beschwerdestelle und als erstes erstmal, vor allen Dingen hier, ne, das könnte für Unternehmen teuer werden. Ja, also das ist, glaube ich, einer der besten Wege, wie man noch weniger Frauen irgendwo hat. Weil wenn sich sämtliche Firmen irgendwie überlegen, nachher sagt irgendwie mal einer was, weil er irgendwie meint, da wäre eine Zuneigung da, die vielleicht nicht da ist oder weiß ich nicht was. Dann. Ja, aber warum wird immer eine Beschwerdestelle und so ein Dreck gefordert? Warum gehst du nicht zur Polizei? Weißt du? Ja, angeblich gibt es die ja schon. Das haben wir eben auch schon gelesen. Warum gibt es an den US-Unis diese Kangaroo-Courts? Ja. Das ist das, was mich jedes Mal verwundert. Wenn es Belästigung ist, warum gehst du nicht zur Polizei? Warum gehst du zu irgendeiner Stelle, wo dann Leute dich mit Rehaugen angucken und sagen, oh ja, es war total schlimm. Wenn es tatsächlich schlimm war, kann die Polizei ermitteln. Wenn es nicht tatsächlich schlimm war, ermittelt sie nicht. Es ist relativ einfach. Ja, die wollen ja vorher schon Konsequenzen haben, ne? Weil es ja sonst teuer werden kann. Schöne Welt. Ja, da haben sie hier diesen Kram und das mit dem aus dem allgemeinen allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, so heißt es. Nicht, genau, nicht Gleichstellungsgesetz. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Ja, da sind diese Punkte halt eben unerwünschte sexuelle Handlungen wie bedrängende körperliche Nähe, der Kollege oder Kunde zu ihnen sucht. Keine Kollegin und Kundin, ja. Ist natürlich, ja, das zum einen, und das ist halt auch ein Spektrum, ne? Also ich meine, da gibt es sicherlich auch einige Fälle, wo ich auch sagen würde, es geht vielleicht ein bisschen zu weit und andere Sachen wiederum nicht, ne? Und auf der anderen Seite treffen sich auch pausenlos irgendwelche Leute, also gibt es auch irgendwelche Beziehungen über Firmen, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass noch nie jemand irgendwie seinen Partner beim Job kennengelernt hätte. Ich darf keine pornografischen Magazine mehr auf dem Schreibtisch haben? Nee. Scheiße, morgen erst mal alles wegräumen. Ja. Ja, das ist auch so. Kannst du deine Frage, Happy Weekend, ne? Also, bitte unterm Tisch verstecken, wenn du die Kundenkontos bearbeitest, ja? Ich kann das ja verstehen, dass man über solche Sachen redet, irgendwie, wenn das irgendwen stört. Ne? Aber dieses Ding von oben mit dem Staat da irgendwie so gegen vorzugehen, also keine Ahnung. Und wie unterscheidet man scheinbar zufällige Berührungen von zufälligen? Ja, das fand ich auch nett. Ja. Naja, also ich meine, klar, wenn jemand ständig irgendwen zufällig berührt, gut, klar, aber. Ja, eben. Du darfst keine obszönen Witze mehr erzählen. Jetzt hört es aber irgendwann noch auf, oder? Ja, aber meine Witze sind doch wie Flüchtlingsboote. Manche kommen gut an, manche nicht. Ja, und außerdem vieles von dem Kram kenne ich halt auch von Frauen, ne? Also ich möchte hier mal auch mal Widerspruch einlegen. Zitat, die Aufforderung zu unerwünschten sexuellen Handlungen wie setz dich auf meinen Schoß. Das ist keine sexuelle Handlung, das ist eine sexualisierte Handlung. Meinst du? Fängst du auch schon an, so gestellt zu sprechen. Inhärent ist das absolut sexfrei. Außer wenn niemand Kleidung trägt und dabei Geschlechtsverkehr geschieht. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Macht. Das heißt, die sitzen dann da und denken sich so, wie könnte ich meine Macht ausweiten? Ah, ich weiß. Schwachsinn. Ich massiere ihr den Nacken. Dadurch habe ich Macht über sie. Genau. Use the force. Ja, doppelt so viel Sitz. Ja, man, ey. Ja. Aber, also auf jeden Fall, was hier halt drin steht, ist, wir haben ja wunderbar toll das Gesetz geändert und deswegen sind da jetzt sexuelle Beleidigungen, was auch immer das sein soll, jetzt auch sexuelle Straftaten und deswegen sind die jetzt gestiegen, meint die Polizei. Rückgang an Körperverletzungen. Keine Terrorangst auf der Wiesen. Aber die Poller habt ihr trotzdem mal hingestellt, ne? Knickknack. Deswegen gab es ja auch keine Angst, weil ja alles unter Kontrolle war. Weiß nicht, auch irgendwie so, das letztes Jahr war es eine Vergewaltigung, dieses Jahr drei oder so. Vier, glaube ich. Vier? Also drei plus, also vier, ja. Ja, davon steht hier auf jeden Fall nichts. Hier steht halt eben nur, dass da steht nur Sexualdelikte. Genau, und das wegen unserem super tollen neuen Gesetz. Hm. Free Speech, a Documentary. Ja, dann das, Milo. Das ist ein Video, was der Sargon gedreht hat. Wer ist Sargon? Niemand. Das ist Karl the Kack. Ja. Und der war halt bei dieser Free Speech Week an der Berkeley-Universität. Und dieser Ausschnitt hier, den ich jetzt mal abspielen wollte, da versucht das ZDF, diese Yvette Verlaka oder wie die heißt, da zu interviewen. Die von By All Means Necessary. Genau, By Any Means Necessary, ja. Also, any means, ja. Genau, was halt so viel bedeutet wie... mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln, ja. Genau, und ja, die probieren ihn zu interviewen und Mikrofon zittert auch schön ordentlich und daneben steht so ein Typ, der so ein bisschen verwirrt, der irgendwie ein bisschen was reinredet, aber wir gucken mal. Okay, we really appreciate this. They're trying to get people and some of these racists to come out from behind their keyboards and then come out, and once they do that, to feel powerful. When she calls somebody a racist, why don't you challenge her? To then unify and then take action. That's dangerous. And so no, you're dangerous with your false accusations by giving her a platform because she assaults people. Ja, also er meint halt, die geht auf die Leute, also macht Körperverletzungen quasi, und es war auch so, dass sie später dann verhaftet wird, weil sie wieder irgendwen probiert hat zu prügeln und so, die Kleine da. Ja. Da gibt es ja auch viele Videos, wo sie irgendwelche Leute angeht und wo sie dann praktisch die Leute damit markiert, dafür, dass ihre Follower die angehen, und dann geraten die halt in den Mob. Und dieses By Any Means Necessary, das ist halt explizit eine Gruppierung für politische Gewalt. Ja. Halt offiziell natürlich gegen Nazis, aber wer dann Nazis sind, ist dann so eine Frage. Ja, und die redet halt in ihrem Interview mit dem ZDF da auch die ganze Zeit so faktenmäßig, ne? Also dieses und jenes, White Supremacist und so. Mhm. Ja, in den alles. Interviews ist sie da immer sehr ruhig und so weiter. Und dann, sobald die Kameras weg sind, 5 Minuten später ist sie wieder ein Mob am Anführen. The circumstances justified. Standing up against the violence of the racist is absolutely necessary. What example? Otherwise, they stab us, they run us over. And some of these people just have a cite example? Ach du meine Güte. Von so jemandem. Or women haters and threaten, if they stay behind their keyboards, they're not as dangerous. But when they come out and they try to glom on together, then they're dangerous enough to attack us, and we can't let them do that. Do you expect violence today? Do you challenge anything she says, dude? Seriously. No, she's laying out all these accusations. You haven't asked for any reference. You haven't asked for any on what date, who were the victims, who were the perpetrators, who, what, where, when, how. Do journalism, do press. And the right wing move to just end this part. All you're doing is providing entertainment. That the parallels between what's happening in the United States and also in Europe are so profound and deep. Sorry, guys, I'm going to start here. Sound better. Was meinst du? Ich sag, mit dem zweiten sieht man besser. Ja, auf jeden Fall. We have to stand up for the rights of immigrants and refugees. I'm the last person who wanted to. Human migration and immigration is the most important cutting-edge question for the future of every society, whether we go forward, united in progress, or whether we go backward, and whether or not we see Oof, a rise Jensen in fascism and CDF, racism. And so we really, it's so imperative doesn't do press. That we unite together, journalist. That we reject the immigrant bashing, we reject the xenophobia. Clearly, Germany has an especially important history and legacy in the country. Just China, that right? Happen, and communism. Of that. And so the white nationalism and the attempts by Trump or any of the far-right racists to try to say that they want communists and Nazis were leagued in 1938, there are right? White nationalists and racist how do you square that? Against China or against your BFF Hitler. Is Hitler. That is their only real international policy driven by racism and xenophobia. So standing up against that is essential to defend democracy and any real hope for the future of all of our nations. I have a last question. Wenn ich von jemandem reden würde, die klingt schon wie so ein schlechter Filmbösewicht, der irgendwie, keine Ahnung, Imperator Palpatine oder so. Das ist ja echt, wir müssen alle hier aufstehen. We have to stand up against the racist. God. Ja, und Deutschland eine ganz wichtige Rolle. Jetzt kommt die letzte Frage. Yeah. We did an interview. We did an Uber likes that. We did an interview with Milo yesterday. Mm-hmm. And I think his whole strategy. Habt ihr das gehört? Nee, sag nochmal, bitte. Ja, er hat zu dem einen Typen da eben gezeigt, der zuhört, und hat gesagt, ihnen wird das gefallen. Und dann hat er gemeint, wir haben gestern Milo interviewt. Lol, den Milo-Interview. Okay, gut, was ist dabei rausgekommen? Ja, das. You know, provocation is Uncle, you just interjected an opinion. Can I finish? No, because you're not pressure. Okay. Right now you're entertainment. I can't believe you said that. So his here is the person who actually interjects propaganda. She's violent. So provocation. She's violent. So if you like now, sorry, if you have these fights and the rallies and the violence, do you think you like two extreme groups? I didn't think groups, German had a sense of humor. Like provoke each other. That was pretty funny, dude. And this is special. It's like playing his game because he wants to have awareness. Why don't let him talk? Nobody cares and nobody would really bother, you know? Ja, sagt er mit der Ich konnte jetzt leider nicht ganz wohl. Der probiert ja, Milo versucht ja nur zu provozieren, hat der Typ gemeint vom ZDF, und daraufhin hat der andere dann gerufen, das ist ja nur ihre Meinung und warum, ne, das so, was hat das denn? Eigentlich ist das die erste gute Frage, die er stellt, deswegen ist das schade, dass der da so reinredet die ganze Zeit. Weil was er ja fragt, ist ja warum ihn nicht einfach reden lassen, ist doch harmlos. Ja, das ist also, richtig, aber das Ganze davor, das ganze Framing halt eben schon wieder, ne? Weil das ja, ist klar. Halt deren Poisoning the well. Ja, also halt eben so, als wäre das alles Tatsachen, ne? So, der hat ja überhaupt gar keine Meinung, der will ja nur provozieren und ja, und die Gewalt und so und tralala. Also vollkommener Humbug halt eben. So, do you make him, that's basically my question, do you make him bigger than he is because you respect, react? You know, I have one answer to that, which is Charlottesville. Mm-hmm. And anytime these white supremacists unite and get together, they what start to feel strong enough. So anytime a Chinese communist do something, or North Koreans, every so North no, Korean we don't is, have anytime a black person commits a crime, that black person. Never I thought again. Profiling was something we don't do never in this again. Town. Hitler. Why are you Nazis profiling? Were rising and getting bigger. You are false, he, accusing they were innocence. Able to get away with attacking. By any means necessary. What do you think that means? Lying, cheating, you know, stealing, Jewish, violence? Or socialist or organizations or any organizations of the left. And then they were able to get strong enough to ultimately take power and murder millions of innocent people. If they did their job, she would be irrelevant and probably in jail. Never again. You can't let that happen. For breaking probation, or they would hold her to more. Keep I mean, them isolated, why is she allowed to do this? She's the one who attacks. But do you see the problems that you play into his strategy? Because he needs strategy. To be recognized. No, you know, Yiannopoulos and the alt-right and the white supremacists don't want to always look like victims. They only pull that out when they have no other answer for the fact that they're losing. The hypocrisy is very clear. The hypocrisy. Let's talk about your hypocrisy. You need to go back to. Ja. So viel zu dem Thema. Und ja, jetzt haben wir das, was das ZDF dann aus dem ganzen Kram gemacht hat. Also das Felaka-Material haben sie nicht benutzt, da hat er denen wahrscheinlich zu viel reingelegt und ja, das Audio war im Arsch. Ja, keine Ahnung, das kann natürlich auch gut sein, also gehe ich auch mal von aus, aber ich fand das auch, habt ihr gesehen, wie das Mikrofon halt die ganze Zeit zittert dabei auch, die haben wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, der böse White Nationalist läuft gleich auf die zu oder so. Ja, das hier ist es auf jeden Fall drin gelandet hier im was war das, Auslandsjournal, und dann geht das dann hier. Schlachtfeld Campus. Schlachtfeld Campus, genau, ist auch überhaupt ne, nichts. Das ist total objektiv, so, ne? Das ist vollkommen unvoreingenommen. Doch auch mit Worten kann man Stimmung kräftig anheizen. Gezielte Grenzüberschreitungen haben auch im deutschen Wahlkampf Aufmerksamkeit geradezu provoziert. Meist unter dem Deckmantel, das wird man doch noch sagen dürfen. Ein Meister dieser Art von Provokation ist, klar, Donald Trump. Doch er ist längst nicht der Einzige. Redefreiheit wird in den USA großgeschrieben und mächtig missbraucht. So, und das war das Triggerwort für mich. Aber wirklich. Alter, ey, wer hat euch ins Hirn geschissen? Ohne Spaß. Das ist wie mit Reisefreiheit, und die wird dann von den Leuten missbraucht, die einfach von einem Land zum anderen gehen. Nee, das kann nicht sein. Diese Das ist, diese dreckigen Schweine. Das ist ein Menschenrecht. Das ist doch wohl ein Menschenrecht. Leute sagen viel zu viele Dinge und reden viel zu oft. Ja, die sollen mehr leise sein, weniger denken. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich jetzt hinstellen wirst und sagen wirst, die Pressefreiheit wird vom ZDF missbraucht, dann bin ich ganz sicher, dass da total eine super Debatte geführt werden wird und die nicht dich irgendwie sich hinstellen und mit ihren Armen wedeln und hier Untergang der westlichen Welt rufen. Als ich klein war, hat diese Frau den Disney-Club moderiert. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Okay. Das war mir jetzt nicht bekannt. Also, ist das wirklich so? Wünschst du dir, dass sie den Disney-Club wieder moderiert, anstatt beim ZDF zu arbeiten? Ich würde auch sagen. Nee, die kann ja, ganz ehrlich, die kann ja nichts dafür. Die kriegt das ja vorgelegt. Ja. Die ist ja nur die Sprecherin. Aber man kann sich auch weigern. Ja, ich würde mal sagen, ja, also, diese Formulierung nee, also, hätte ich nicht getragen. Die hätte ich über meine Lippen nicht gebracht. Die Meinungsfreiheit ist ja, keine Ahnung. Man kann eine Redefreiheit per se nicht missbrauchen. Das geht nicht. Ja. Weil die ja alles abdeckt. Ja, das und auch diese komischen Annahmen, die dem Ganzen schon vorhergehen, von wegen auch im Wahlkampf konnte man bemerken, dass die Leute gesagt haben, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ich habe das nicht ein einziges Mal gehört von irgendwem. Zeig mir, wo die Redefreiheit dich angefasst hat auf dieser Probe. Das wird man noch mal sagen dürfen, ist ein linkspolitisches Meme von einer rechtspolitischen Stammtischparole. Ja, eben, das ist ein Strohmann. Die eigentlich niemand mehr bringt. Das ist ein Strohmann. Da will man die Leute zu so sabbernden Verschwörungstheoretikern halt mit erklären. Ne? Und auch. Und das ist halt der Satz, ey. Nee, es ist nicht so, dass die da groß geschrieben wird, die freie Meinungsäußerung in Amerika. Da existiert sie. Ja. Also ziemlich halt der einzige Platz auf der Welt. Das ist ein rechtlich geschütztes Gut, auf jeden Fall in Amerika, ja. Das ist ja, also nicht so. Nicht wie in Hessen, wo Gotteslästerung noch mit Todesstrafe. Wobei, nee, es war so, dass Gotteslästerung strafbar ist und es gibt die Todesstrafe noch. Rein theoretisch im Bundeslandsrecht. Ist aber überschrieben. Okay. Und England, wo Gotteslästerung im Prinzip strafbar ist und so weiter. Nee, freie Meinungsäußerung, man kann sagen, was man will. Punkt. Ja, es wird halt auch aktiv beschützt. Ne? Also du kannst halt zum Staat hingehen und sagen, hier, mein Recht auf freie Rede ist halt eben bedroht. Und dann müssen die sich halt darum kümmern, dass du das machen kannst. Ja. Mancher rechte Hetzer wird mit Tabubrüchen gar zur Stilikone. Ulf Röder. Er weiß, einen Auftritt zu inszenieren. Milo Yiannopoulos ist ein Superstar der rechten Szene Amerikas. Ein Hetzer mit blondierten Haaren und eigenem Stylisten. Ein Hetzer. Sag mal, was ist das für Musik? Was ist das für ein Intro? Was ist das? Was geht da ab? Okay. Das ist setting a tone for the content, weißt du? Ja. Poisoning the well. Du kannst ihn ja nicht sympathisch wirken lassen, wenn du versuchst, ihn irgendwie anzuscheißen. Ja. Poisoning the well. Vor allem Milo, verdammt, der kommt da trotzdem noch charmant drüber. Ja, vor allen Dingen, Milo Yiannopoulos ist alles mögliche, aber auch kein Hetzer. Was soll denn diese Scheiße? Der hat auch schon während Gamergate Frauen belästigt auf Twitter. Nee, und vor allem die rechte Szene. Ja, die republikanische Szene. Das ist was anderes als die rechte Szene in Deutschland. Das heißt politisch rechts vom Zentrum. Das heißt, es ist in Deutschland eigentlich. Aber das wird man doch mal durcheinander bringen dürfen. Ja, natürlich, rein zufällig. Das sind, und ich sage es mit Bestimmtheit, ZDF, das sind Brunnenvergifter. Aber wenn da auch schon dieser schöne Sepia-Ton, der zeigt ja eigentlich auch schon, wo es immer poisoning the well, immer im Vorhinein irgendwas. Hitler's Helfer, Milo Yiannopoulos. Oh Mann. Ich bin nicht gemein. Ich bin ein Provokateur. Eine rechtsextreme Stilikone, die das Recht auf Redefreiheit in Amerika missbraucht. Ja, rechtsextrem ist auch schon wieder vollkommener Schwachsinn, ja. Der schwule, schwul verheiratete Jude, der rechtsextrem ist. Der mit einem Schwarzen verheiratet ist. Ja, mit einem Schwarzen verheiratet. Wann hat er denn geheiratet? Jetzt vor kurzem, vor einer Woche oder so. Wusste ich gar nicht. Milo hat ja auch mal in so einem Interview, als ihm wieder unterstellt wurde, der wäre so voll rassistisch und rechts und so, hat er gefragt, ja, wie viele schwarze Schwänze muss ich noch lutschen, damit ihr aufhört, mich als rechten Rassisten zu bezeichnen. Was ist denn Scheiß? Scheinbar noch ein paar. So. Ja, aber es ist halt quasi, wie wenn Milo sagen würde, ja, aber mein Freund ist schwarzer. Verstehst du? Deswegen lasse ich das nicht gelten. Ja, aber weißt du, ich denke mir auch so, weißt du, so. Er redet natürlich auch jede Menge Quatsch. Also zum Beispiel hat er ja über diese ganze Ehegeschichte, hat er ja mit dem Dave Rubin damals gemeint, so, ja, ist so total langweilig und so. Ne? Also, ja, aber das war schon. Also das war eher so halb ernst gemeint. Ja, guck mal, der redet halt viel Blödsinn so, ne, was er irgendwie lustig findet. Ja. Das kann er auch gerne machen, aber dieses Hindrehen. Aber es gab doch auch immer so Figuren, Howard Stern oder hier Klaus Kinski oder es gab immer solche. Der letzte ist kein gutes Beispiel, würde ich sagen. Und der Hampel und dieser Rolle, die sie da darstellen, Geld gemacht haben und dazu gehört er halt auch. Weißt du, dann noch so ein Ding ist, die vorherige, bei dem letzten Video, hat ja darüber geredet, dass es so voll retro ist, so in der Vergangenheit zu leben und so, man muss progressiver werden, so als, ja, Zusammenfassung, so, ne, hier, ja, der Typ, ja, voll progressiv, ja, sagt Sachen, kann argumentieren, kann sich auf der Bühne in Argumente verwickeln lassen, kann diskutieren, kann was machen, und was ist er? Rechter Hetzer, bu, ja, Alter. Braucht. Feminismus ist Krebs, Muslime sind Terroristen, sagt er. Jeder Satz soll wehtun. Jeder Satz soll wehtun. Wieso lassen Sie es Ihnen nicht einfach sagen? Ja. Und also wieso paraphrasieren Sie das dann so aus dem Kontext raus? Wo dann verloren geht, was er jetzt spezifisch damit sagen will und warum er es wie formuliert. Und vor allem Feminismus ist Krebs, ist ein Angriff auf eine Idee, auf ein Konstrukt. Das ist nicht ein Angriff auf Menschen, finde ich völlig in Ordnung. Genau. Nein, der sagt damit aus, dass alle Frauen schlecht sind und fördert. Nee, dann hätte er das ja gesagt, wenn er das gemeint hätte. Nein. Du musst als Journalist den Kopf reinlesen können und das nicht unkommentiert lassen, was Menschen sagen. Weil es nachher denken die Menschen noch selber und die Meinung musst du ihnen erklären, die sie zu haben. Es gibt ja so zwischen den Zeilen. Es gibt so zwischen den Zeilen lesen, dann gibt es Zeilen selbst schreiben und die dann vorlesen. Das ist so, Alter, unmöglich, Alter. Nee. Oh. Ständig sehen sich Feministen und andere Minderheiten wie Schwarze und Migranten als Opfer, obwohl das ganze Land hinter ihnen steht. Aber ein schwuler Kerl, der sich über sie lustig macht, wird gleich zum Staatsfeind. Hört doch auf! Ein leichtes Necken, das sollten die doch abkönnen. Ja, leichtes Necken. Auch irgendwie komisch, dass er darüber redet, Leute leicht zu necken, wo er doch so ein Hetzer und alles ist. Ne? Wie oft hört man schon irgendwelche ja, Jojo Streicher oder so, wie sie sagen, ja, ich wollte die Leute nur leicht necken. War Jojo Streicher auch mit einem Schwarzen verheiratet eigentlich? Bestimmt, ja, ich glaube schon. Macht man doch so, ne? Ist rechter Hetzer halt. Das leichte Necken sorgte im Februar für gewaltige Proteste an der Uni in Berkeley. Moment mal. Reden. Das hat auch mit Janopoulos nichts zu tun, wenn ein Haufen privilegierte Arschlöcher ausrasten, weil sie eine abweichende Meinung von der eigenen hören. Das kann ja wohl nicht sein. Nee, das ist Milos Fehler. Warum wird denn hier nicht ganz klar gesagt, dass das Feinde des Meinungsaustausches sind, die da Krawalle machen? Das sind auch Feinde der Demokratie. Nee, das sind die aufrechten Demokraten 9 plus Ultra. Liberals get the bullets too, ne? Wie man halt so sagt als Demokrat. Und dass Yvette Verlaker diese Sache mitorganisiert hat, diesen Aufstand, wo halt auch Leute verletzt wurden ordentlich, wo unendlich viel Sachschaden entstanden ist, das wird natürlich dann nicht gesagt. Aber erstmal interviewen, ne? Die linksextreme Antifa, bisher nur wenigen in Amerika bekannt, wütete in der Stadt. Sie machen mir keine Angst. Mit der Gewalt zeigen die Linken, dass sie mich nicht mit Ideen und Argumenten besiegen können. Das Einzige, was ihnen dann bleibt, ist, mich mit einem Baseballschläger zu jagen. Dann mach doch! By any means necessary, sag ich da nur. Für viele dieser Leute geht es doch nur um politisches Theater. Sie wollen eine Reaktion von der Linken und der politischen Mitte provozieren. Sie wollen Entsetzen hervorrufen. Und sie wollen einen wütenden Aufstand auslösen, der dann beweisen soll, dass sie, die Rechten, unterdrückt werden. Ja, im Prinzip ist dieser Satz richtig, nur das mit den Rechten ergibt halt keinen Sinn. Nicht wirklich. Und das mit dem Unterdrücken ergibt auch keinen Sinn, weil, sorry, wenn die unterdrückt werden von gewalttätigen Leuten, die halt dafür sorgen wollen, dass sie nicht reden können, dann gibt das kein so aussehen lassen. Ja, und vor allen Dingen, und, ja, genau das, was er gerade gesagt hat, das stimmt doch eins zu eins auf diese Gegenproteste in Berkeley, die sie gerade gezeigt haben. Ja. Them, that they are being suppressed. Die Universität in Berkeley. Man muss aber halt dran denken, dass diese armen Leute unter diesen Mikroaggressionen ganz schrecklich leiden. Ja? Und da finde ich es schon in Ordnung, wenn die ihrem Unmut dann mal Luft machen. Ja. Also wenn ich das schon sehe, bekomme ich von hier zu Hause auch schon Mikroaggressionen. Ja? Da so, werde ich so richtig wütend, ey. Gott, wer hat denn da den Campanile von Venedig nachgebaut? Das hochfrequente Mikroaggressionen. Der liberalsten Orte in den USA. Die Elite-Einrichtung ist stolz auf ihre internationale Studentenschaft, auf ihre Weltoffenheit. Trumps nationale America-First-Parole stößt auf Widerstand. An Amerikas Universitäten findet ein Kulturkampf. Ja, was da gerade auf dem Plakat drauf stand, war, was haben die alle gemeinsam? Kleine Hände. Super. Top-Argumente, dass wir Trump-Wähler überzeugen, ihn nie wieder zu wählen. Ja. Bewegt sich Widerstand, ja. Statt. Nur diesmal ist es die Rechte, die die Eliten angreift und den gesellschaftlichen Konsens in Frage stellt. Angreift? Gesellschaftlicher Konsens in Frage? Ja, ihr das ist doch die Elite von morgen. Veranstaltung auf dem Unicampus machen? Seid ihr noch ganz klar? Ihren gesellschaftlichen diesen Quatsch, das kann ich auch schon nicht mehr hören. Da habe ich mich schon mehrfach drüber aufgeregt. Ne, dieses von wegen so, ja, aber wir sind uns doch alle einig. Das ist wieder genauso wie die Bär hier am Dienstag. Die Basics. Ne? Ja, die Basics, genau. Ja, ja. Milo Yiannopoulos wird erwartet und die Saat des Provokateurs geht auf. Er schafft es, links gegen rechts aufzuhetzen. Keine. Echt? Er ist schuld, er ist schuld daran. Links gegen rechts aufzuhetzen? Ja. Er ist schuld dran. What the fuck? Jetzt vor allem, also, guckt euch mal diesen White Supremacist hier an mit der Make America Great Again Kappe. Das ist so ein totaler White Supremacist, der ist so weiß, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so einen Weißen. Ihr sozialistischen Bastarde, wenn ihr Amerika so hasst, haut doch ab! Ja. Ne, also wenn das nicht White Supremacy ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt kommt die Heldin hier, die große Heldin. Trump steht für Migrantenhass und Fremdenfeindlichkeit. Die Mehrheit der Amerikaner wehrt sich dagegen. Die Universität hat mehr als $800,000 für Sicherheit ausgegeben, damit es nicht zur Gewalt zwischen Rechten und Linken kommt. Jeder glaubt, die Wahrheit zu besitzen. Was hältst du von Trump? Geht dich nichts an. Wie alt bist du? Geht dich nichts an. Wie lange willst du mir im Weg stehen? Solange ich will. Ja, sieht man auch gleich, wie die Rechte hier die Linke provoziert hat, ne? Und jetzt hier noch so einen schönen Neonazi-Aufmarsch reinschneiden. Ja klar, nice. Natürlich. Fucking Flammbar, die Nation ist, haben die Ereignisse von Charlottesville gezeigt. Ja, komisch, dass sie solche Bilder dann nicht dann von Berkeley gekriegt haben. Ich meine, das waren doch quasi die gleichen Leute, die da waren, ne? Also ich meine, insofern. Nazis marschierten auf, einer fuhr mit dem Auto in die Menge und tötete eine Frau. Amerikas Polarisierung fordert Opfer. This is reveal. Heute berichten wir über die Alt-Right-Bewegung und wie sie die US-Politik verändert. Charlotte Building mit dem Auto. Ist da jetzt eigentlich bewiesen, dass sie das mit Absicht gemacht hat? Ich weiß jetzt nicht. Mit Charlottesville, was ich gelesen hatte, ist, dass die Frau, die gestorben ist, dass die ein schwaches Herz hatte und daneben stand, während das Auto in die Menge reingefahren ist. Aber ich weiß nicht, so eine dubiose Quelle. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also. Er ist ja schon ordentlich in die Leute reingezimmert. Aber die Sache ist, im Video, was ich gesehen habe, da sah es so aus, als wäre er halt mit dem Auto da vor der Menge stehen geblieben und dann haut einer mit dem Baseballschläger aus sein Auto. Und deswegen, es könnte auch gut sein, dass er das also einfach als Panikreaktion gemacht hat. Könnte. Gut, aber fährst du auch in Panik durch Menschen, durch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also jeder Mensch hat auch so eine natürliche Hemmung gegen Gewalt normalerweise. Ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass der als Panikreaktion Vollgas gegeben hat und nicht wirklich sich Gedanken gemacht hat. Ja, eben. Aber es wird überall praktisch als Tatsache gemacht, dass er es mit Absicht gemacht hat. Als Tatsache wird es gehandelt. Ja, da stimme ich dir zu. Also, dass halt der ZDF, ich meine, die ganze Sachlage ist ja überhaupt noch nicht geklärt. Das wird ja vor Gericht erst noch verhandelt, ja. Aber dass der ZDF dann halt auch hier sagt, ja, das hat er gemacht, weil der war rechts und keine Ahnung. Und deswegen ist die Linke da gestorben, ja, weil der das so wollte. Das ist natürlich erstmal Bullshit, weil die das nicht beweisen können. Also ich würde mich da auch bedeckt halten, mit zu sagen, okay, das war auf jeden Fall keine Absicht. Aber erstmal gucken. Wir wissen es nicht. Jeder, der das jetzt handelt, als wäre es, als stünde es fest, dass der das mit Absicht gemacht hat, sollte sich rausstellen, dass vor Gericht rauskommt, dass das keine Absicht war und dass das ein Unfall war, dann wird sich irgendeiner von denen entschuldigen und das zurücknehmen im Nachhinein? Jedenfalls. Und annotieren? Dann werden die erfahren, wenn wir das Fakten finden, da kannst du lange suchen. In Deutschland wird man sie eh nicht erfahren. Radiomoderator Al Letson kennt die Lage in Berkeley. Er berichtet nicht nur über die Gewalt der radikalen Linken und Rechten, sondern er hat sie am eigenen Leib erlebt. Auf einer Demonstration sah er, wie Linksradikale einen Neonazi am Boden zusammentraten. Er schmiss sich schützend auf ihn und rettete so sein Leben. Seine menschliche Tat hat ihn bekannt gemacht. Er warnt vor rechten Einpeitschern wie Milo Yiannopoulos. Milo ist sehr gefährlich. Natürlich, er ist ein dangerous faggot. Lol. Er verführen junge Menschen, die nach Orientierung suchen. Er vergiftet das politische Klima und wenn es dann knallt, haut er einfach ab und sagt: Ach Quatsch, das ist doch Quatsch, der vergiftet das politische Klima nicht. Der ist ein Opportunist, der dieses politische Klima ausnutzt. Ja, ja. Das ist vergiftet. Das Ding ist halt, wenn du jemanden wie Milo aus dem Diskurs ausschließen möchtest, kannst du halt auch Black Lives Matter aus dem Diskurs verbannen. Und auf beiden Seiten wird es nicht gemacht, deswegen hast du halt die Spaßvögel auf beiden Seiten. Weil ich meine, Black Lives Matter tut ja auch nur den Diskurs ruinieren. Die tun sich jedes Mal nur dann einsetzen, wenn ein Weißer einen Schwarzen erschießt. Und auch wenn die Person unter noch so dubiosen Umständen erschossen worden ist, so nach dem Motto, hat sich der Verhaftung widersetzt und hat nach einer Waffe gegriffen. Und dann wurde er erschossen und das ist aber ein Opfer. Also, weiß nicht. Also, ja. Von meiner Redefreiheit Gebrauch. Aber nein, so geht das nicht. Doch, genau so geht das. Außerdem sagt er es auch nicht. Auftritt Milo Yiannopoulos in Berkeley. Die Universität hat seine Rede wegen fehlender Genehmigungen untersagt. Eine Vorlage für den rechten Provokateur. Es ist ja auch ein elendiger Vorwand gewesen. Live überträgt er seinen Einmarsch auf den Unicampus auf Facebook. Untergehakt seine Mitstreiter, als wären sie eine politische Widerstandsgruppe. Er inszeniert sich als Kämpfer für Redefreiheit. Ja, und die Wettverlagerer hilft ihm. Polizei abgesperrt, mehr Kameras als Zuhörer verfolgen den Auftritt. Die Rechten wissen, die Medien für sich zu nutzen. Es geht nicht um Inhalt, es geht um die Show. Das hat Yiannopoulos von seinem Vorbild Donald Trump gelernt. Donald Trump und ich haben etwas an uns, egal wie theatralisch und lächerlich wir manchmal erscheinen, das normale Menschen anzieht. Ich glaube, wir sind zwar glamourös und verrückt, aber wir schauen auf niemanden runter. Trump gibt schon seit mehr als... Ja, was für eine Hetze, ne? Auf niemanden runterschauen. Boah, diese Hetze, der kann es einfach nicht lassen mit der Hetze. ...zwei Jahren den Anwalt des Durchschnittsamerikaners, den Kämpfer gegen die vermeintliche Political Correctness. Die Rechten Amerikas sehen sich als Vorreiter einer weltweiten Bewegung. Brexit in England, Front National in Frankreich, jetzt AfD in Deutschland. Liberale Denker wie Robert Reich fürchten um die demokratische Stabilität und ermahnen Deutschland aufzupassen. Die Deutschen müssen die Rechten als Herausforderung annehmen, allein schon wegen der Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Im Gegensatz zu Amerika haben sie das schon einmal erlebt. Deutschland muss der Welt verständlich machen, wohin das führen kann. Geil, ne? Ja. Leute, lernt daraus. Ihr müsst den Leuten ihre Recht auf sich zu äußern nehmen. Ihr müsst es ihnen nehmen. Und nur das ZDF soll entscheiden, was sie eigentlich sagen wollten. Guckt es euch einfach da an und dann wisst ihr Bescheid. Heil Hitler. Wir brauchen doch auch, gar nicht reden. Auch dieser Talking Point mit, der Milo, der hat ja gar keine Punkte. Der sagt ja gar nichts aus. Der inszeniert das ja nur, dass die... Nee, die werden da unterdrückt von Linksradikalen. Und sein Punkt ist, hier wird man unterdrückt von Linksradikalen. Guckt nur diese Linksradikalen. Natürlich nutzt er das, nutzt er die und spielt die gegen sich selbst aus quasi. Aber das heißt nicht, dass er Unrecht hat. Aber das, ja, aber guckt in die treuen Hundeaugen. Könnt ihr diesen Augen, könnt ihr ja, da Nein sagen und sagen, das ist falsch? Könnten diese Augen Hetze betreiben? Ja, deny, attack, reverse, victim und offender. Da. Ja, genau. Guck dir mal die Jederchen an, der hat doch gekifft. Seit Trumps Triumph gelten Provokation und das Spiel mit rechtsradikalen Parolen als wählbares politisches Konzept. Der Zeitgeist scheint rechts zu denken. In der Erregungsgesellschaft reicht das, um Menschen wie Milo Yiannopoulos zu Superstars und Heilsboten werden zu lassen. Die Mini-Trumps in der ganzen Welt haben das verstanden. Oh Gott. Ba-ba-bam, ba-bam, bam, ja, das ist objektiver Journalismus. Ja, zum Kotzen. Staatlich finanziert. Super. Aber jetzt ist passend zur Moderatorin auch Goofy. Ah, nee, wer ist das? Hier ist der Österreicher. ja. Mhm. Was wir gestern zu Gamergate sagten, heute bringt die Zeit einen Text, der fordert, die Politik soll auf sie zugehen. Genau, richtig, man muss diesen Leuten auch nicht zuhören, sondern ihnen deutlich zeigen, dass ihr Tun und ihre Überzeugungen inakzeptabel sind. Und genau das sieht man an uns, sieht man doch an uns, wohin das geführt hat. Oh Mann, ey. Ach du meine Scheiße, echt, wie... Was haben wir noch alles gemacht, ey? Als ob die jemand gezwungen hätte, Rassisten zu werden. Alter! Ja, das ist natürlich eine wunderbare Denke. Ne? Das sind Rassisten, denen muss ich nicht zuhören. Das ist doch genau der Grund, warum die Leute AfD gewählt haben. Ja, weil sie sich von niemandem mehr vertreten fühlten. Und dann kamen da halt eben diese, weißt du, Neoliberalen und haben halt gesagt, so guck mal hier, wir nehmen uns dieser Themen an und so. Ja, und die... Ja, hier guck mal, lieber Volker, ne? Niemand muss die oder ihre krude Gedankenwelt ernst nehmen. Die, Anti-Gamergate vielleicht? Im Gegenteil, jeder soll sie so gut wie möglich ist angehen, ja. Das kann ich nämlich über dich und deine Kackfreunde auch sagen. Blöder Spinner. Kackfreunde mit C-U-C-K oder K-A-C-K? Okay, dann hätten wir das geklärt. Ja. Ja. Die haben wir jahrelang beleidigt und jetzt wählen die gar nicht das, was wir wollen. Komisch, warum funktioniert das nicht? Dann müssen wir so weiter beleidigen. Nee, aber hier das nochmal so zu Gamergate. Oh. Irgendwie fasst das Bild das einfach so gut zusammen. Also Cuphead für $20, keine Mikrotransaktion, geil. Ein tatsächlich herausforderndes Spiel. Journalisten finden es kacke, weil sie den Dash vorwärts nicht hinbekommen und rechts wird ein Spiel gefeiert, was halt Krebs ist. Also was ich echt krass finde, ist, dass ich heute auch gelesen habe, dass es wohl teilweise zwingend nötig ist, Geld auszugeben für diese Lootboxes, um das Spiel überhaupt vernünftig zu Ende zu spielen. Und da, liebe Warner Brothers, habt ihr den Bogen eindeutig überspannt, würde ich sagen. Tja, vote with your wallet, kauft die Scheiße nicht. Nee, auf keinen Fall. Nicht mal, wenn es für einen Fünfer im Angebot ist. Das können sie nicht behalten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, ich bin in einer bestimmten Hinsicht echt leicht manipulierbar. Ne? Die ganzen Leute, die jetzt rumheulen wie ein Cuphead, die haben mein Interesse schon geweckt, weil ich stehe nämlich auf schwere Spiele. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Cuphead sieht also auch so alles, am 15., wenn dann der zweite Teil vom Lohn kommt, also vielleicht alles, gönne ich mir. Was man davon sieht, sieht so großartig aus. Und eine Cuphead, an, das ist echt eine Ode an Videospiele und Animation. Echt, wirklich, boah, wie rassistisch. Du weißt aber, dass in den 30ern die Cartoons total rassistisch waren. Deswegen bist du jetzt auch total rassistisch, ne? Ich habe es mal angespielt. Ich habe es allerdings wieder gerefundet bei Good Old Games, weil kein Online-Multiplayer hat und ich möchte das mit einem Kumpel dann im Local-Multiplayer spielen und der hat sich's auch gekauft. Ah, ich dachte, jetzt kommt so, weil ich bin halt, ich habe diesen Mid-Air-Dash habe ich nicht geschafft, weißt du? Im Tutorial. Nee, war zu. Ganz ehrlich, die Controls sind echt hart und das Button-Mapping, das Standard-Button-Mapping ist nicht optimal. Das ist ein guter Kritikpunkt, aber das kann man einfach umstellen, fertig. Ja. Ich meine, ich bin auch kein überdurchschnittlicher Gamer oder so, aber wenn mich dann ein Spiel halt reizt, dann muss ich mich halt reinfuchsen. Wo ist denn das verfickte Problem? Ja. Nee, also ich hab's auch in einer halben Stunde nicht durchs erste Level geschafft. Ich bin da ungefähr 20 Mal gestorben. Und aber das ist saugeil. Und was man nicht erwartet, das Spiel ist ein Boss-Rush ohne Ende. Es gibt kaum Level, wo du einfach nur Sidescroller-mäßig mit vielen kleinen Gegnern, sondern das meiste sind Bosse. Da stehe ich drauf, das finde ich gut. Ja, es ist halt echt, da gab es doch dieses Meme mit This isn't Dark Souls, this is Contra. es ist echt wie Contra spielen. Ja, außer, dass man nicht nach unten Dark Souls verglichen. Wie war das noch irgendwie kreatives Schreiben? Ist das Dark Souls des Gaming-Journalismus? Dark Souls ist das Dark Souls der Rollenspiele, war mein Liebling. Das hier ist auf Kotaku in Action ein kleiner Überblick über das, was diese Woche unter Gamergate passiert ist. Und das ist ganz schön viel, dass man sich schon fast fragt, was hier los ist. So, nachdem auch diese Blade Runner-Nummer gelaufen ist. Und jetzt gibt es hier wohl einen Artikel über David Auerbach, der wohl Milo Yiannopoulos und Breitbart zugearbeitet hat. Da ging es wohl um noch mehr Leute, die Yiannopoulos konspirativ zugearbeitet haben. Irgendwer hat auch schon seinen Job verloren. Ja, da gab es doch den BuzzFeed-Artikel, wo E-Mails von ihm scheinbar veröffentlicht worden sind. Genau. Ein Typ hat auch schon seinen Job, ich glaube bei Vice oder sonst irgendeiner von diesen Kackseiten verloren, weil er da irgendwie mit dabei war. Ja, und jetzt auf einmal... Randy Harper sagt, Gamergate hält sie davon ab, ihre Familie zu sehen. Sam Bring Back Bullying Biddle, der damals gesagt hat, man sollte den Nerds mal wieder richtig auf die Fresse hauen, damit sie wissen, wo ihr Platz ist. Ex-Gawker-Redakteur, der war auf einmal wieder da. Dann gehen Leute auf den Brad Glasgow los, ein Journalist, der diese Umfrage gemacht hat. Und weil er die Umfrage gemacht hat und mit Gamergate gesprochen hat, wird er jetzt... als Teil von Gamergate bezeichnet, das ist ja auch mal ganz was Neues. Dann ist Gamergate natürlich das Mastermind hinter irgendeinem 4chan-Raid auf Tumblr. Gamergate ist ja auf 4chan. Ja. Wann sind die da raus? Anfang der Geschichte, so August, September 2014. Ja. Ne? Sind die auf 4chan rausgeflogen. 2014, 2013, also Anfang 2014, Ende 2013 gab es zwischen 4chan und Tumblr ein bisschen Raids. Also und da wollte Tumblr Speedboard raiden und irgendwie... Aber da gab es doch Gamergate noch gar nicht. Ja, aber das ist ja nicht wichtig für die Gegenseite, Realität oder so. Es gibt einen neuen Aufruf von irgendwem auf Twitter, alle Leute, die mit in irgendeiner Form mit Gamergate zu tun haben, zu bannen. Ja, hört sich vernünftig an. Ein Haufen Leute, wie zum Beispiel Patrick Klepek, kommen mit wo war der nochmal? Wo saß der jetzt? Die wechseln ja so oft. Naja, auch einer von diesen Videogame-Journalists halt, der gesagt hat, irgendwie, wir hätten Gamergate ernster nehmen müssen, um das zu verhindern, was jetzt los ist. Und dann Zoe Quinn mit dem Höhepunkt meiner Meinung nach, ja, sie hat sinngemäß getwittert, ja, ich habe mich nur aus einer missbräuchlichen Beziehung von meinem Ex gelöst und damit haben wir ein neues Zeitalter des weißen Nationalismus eingeleitet. Also noch pathetischer und noch provokativer und noch mehr Öl ins Feuer gießen, geht eigentlich gar nicht. Und dass jemand, der sich als Opfer sieht, als Überlebender von Gamergate, dass der hingeht und so viel Öl ins Feuer gießt, man sollte doch meinen, das gebrannte Kind scheut das Feuer oder der wirklich ernsthaft betroffene Mensch provoziert nicht eine Wiederholung von dem Ganzen. Ja gut, das Ding ist halt, die Zoe Quinn wäre unglaublich gerne ein Märtyrer. Ja, aber im Endeffekt ist sie nur eine crazy Bitch, die halt eben die Victim-Bugs einfahren möchte. Ja. Und das ist auch das Einzige, was sie kann. Ich meine, sie hatte die Chance vor der EU, ja, zu sprechen, ihrem Anliegen noch Gewicht zu verleihen. Und was ist daraus geworden? Gar nichts. Ja, ihr Buch? Gar nichts. Ja, die hat einfach nicht mehr auf dem Kasten. Also erwarte doch auch nicht mehr von ihr. Ja, was heißt, da ist nichts draus geworden. Diese Kacke haben sie ja verteilt ohne Ende. Irgendwohin an irgendwelche Leute, die hinterher Gesetze erlassen können in irgendwelchen Ländern. Und in Deutschland haben sie ja schließlich auch Artikel über das Buch gedruckt, also komplett ohne Aufmerksamkeit ist das nicht geblieben. Außerdem ist Alison Rapp wieder aufgetaucht und sagt, Gamergate hat ihr Leben ruiniert. Ja, das könnte auch der Fakt sein, dass du für Geld mit irgendwelchen Leuten geschlafen hast, Alison, und deine Nacktfotos verkauft hast. Das könnte auch sein, dass dich deswegen niemand mehr... Während du Sprecherin für fucking Nintendo warst, ja? Nintendo, auch, Alter. Auch daran könnte es liegen, dass dich keiner mehr einstellen will. Das war nicht Gamergate, das warst du selbst. Warum kann sie nicht einfach diesen einen Beruf dann weitermachen? Ich meine, der ist doch freiberuflich, oder nicht? Da kann sie doch keiner kündigen. Da ist sie doch auch ein eigener Boss. Ja. Eben. Zwei Arschbots, Alison. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen jetzt nochmal nachzustechen und diesen Drive von dieser Alt-Right-Geschichte irgendwie auszunutzen. Ja, natürlich. Aber ich denke mal, also wenn ich so das sehe, was unter dem Tag auf Twitter los ist, kriege ich ein breites Grinsen, weil da sind sofort wieder ein Haufen Leute da, um echte Informationen zu streuen und Leute zu fragen, warum sie so oberflächlichen Mist nachquatschen etc. pp. Finde ich sehr herzerwärmend, das zu sehen. Und wie man, wenn du weiter runterscrollst, sehen kann, ist Kotaku in Action immer noch auf Wachstumskurs. Wir sind jetzt bei 85.000 Abonnenten irgendwie. Also ist. Und 2.000 sind gerade online, also tot ist das irgendwie nicht, das Gamergate. Kommt dann auch in die Quellen und gibt es ein paar schöne Links drin auch. Und auch die Diskussion ist absolut lesenswert. Ach, da steht es, ne? 80.000 Leaders auf Gamergate. Mhm. Geil. Und immer noch 2.000 Aktive vor allem. Ja, das ist hier nochmal halt der Artikel, auf den ich eben schon abgehoben habe. Was ich sehr geil finde, ist, dass das Politics Features White Nationalism ist. Und darunter dann das Bild von Herrn Auerbach, der wie kein anderer für White Nationalism steht, ey. Ja, es gab diese Woche eine Studie von der Otto Brenner Stiftung über Leute, die den ARD und ZDF nicht vertrauen. Und ja ARD und ZDF haben das direkt so hingestellt, so nach dem Motto, so, ja, hier, das sind ja alles nur so AfD-Wähler und so ein Kram. Und vor allen Dingen... Hast du den anderen Artikel dazu auch offen? Das Tichy-Ding? Ja. Ja, was stand denn da drin? Ja, es war eigentlich ganz interessant. Ja, ich meine, er hat dann halt eben sehr valide Kritikpunkte bezüglich dieser Studie gefunden. Ja, zum Beispiel auch, wie dieses Medienmisstrauen halt eben entstanden ist. Ja, da wird halt nicht gerade sehr empirisch gearbeitet. Ja, also das basiert zum Beispiel auf einer etwas älteren Studie, die der Herr angefertigt hat, die auch bereits relativ umstritten war. Und im Endeffekt stellte sich halt eben daraus, dass er dann quasi diese ganzen alten Zahlen, die glaube ich bis zu 8 Jahre alt waren oder so, nochmal aufgearbeitet hat, genau für diese Geschichte. Ja, ja, was dann meinten Sie hier, dieses Ding? Der Datensatz ist 8 Jahre alt. Ja. Meine Fresse. Hier war halt unter, das kann eigentlich nicht sein, wenn Sie Leute nach AfD gefragt haben. Ja, aber die gab es doch vor 8 Jahren, oder nicht? Auf jeden Fall. Nein. Nee, 2013. Ja, okay. Auf jeden Fall, dieses hier, das waren unter 100 Leute. Und die haben mir das prozentual ausgerechnet. Also mit anderen Worten, die Anzahl der Leute hier ist quasi höher, als sie in Wahrheit gewesen ist. Und wie sie auf 0,7% FDP kommen, verstehe ich überhaupt nicht. Nee, da steht doch 141 wäre N. Ja, das war ja aber irgendwie... Weil dann ist es wahrscheinlich ein Typ. Ja, so haben es auf jeden Fall. Bei FDP. Ah ja, genau. Hier habe ich es wieder. Eine Studie baut auf der anderen auf. Das spart dem Team Zeit und Arbeit und versteht sich zudem noch als nachgereichte Rechtfertigung einer Schlechtleistung aus Leipzig. Ja. Ach ja, genau. Und diesmal wählt er als Mittel die Psychologisierung. Ne? Also halt, bei ihm basiert Medienkritik auf einem autoritären Charakter. Ne, sagt er quasi so, ja, die Medienkritik, das kommt so von autoritärer Seite und am Ende dann dieses Fazit, wenn ihr politischen Instanzen vertraut, neigt auch dazu, den Medien zu glauben, ist aber erstmal eine Seite erschüttert, geht auch die andere ihres Lebens verlustigt. Ja, zumindest dann, wenn man davon ausgeht, dass beide Hand in Hand arbeiten. Also den Artikel zu Tichys Einblick, den empfehle ich dazu auf jeden Fall nochmal, weil der das Ganze so ein bisschen verdaulicher wiedergibt. Sache so mit Statistik habe ich es eigentlich nicht so. Ja, außerdem haben die halt eben gemeint, dass halt alle Leute, die sich nur im Internet informieren, halt in der Echokammer leben, per Definition, also laut dieser Studie. Was? Warum? Ich kann doch auch auf zdf.de gehen. Ja, also und vor allen Dingen, ich meine, im Internet, da kannst du ja erst recht alle möglichen Leute anhauen und sagen, hier, was ist denn deine Meinung? Und also ich sehe das nach wie vor so, dass wenn man sich die nicht selber aktiv baut, die Echokammer, dann ist man eigentlich im Internet noch weniger in der Echokammer. Ja, ja, das war hier irgendwie mal das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ach, ist unsere Sitzung abgelaufen oder was? Naja, keine Ahnung. Wir sind auch schon ein bisschen weiter. Also das war hier die Veröffentlichung vom Bundesanzeiger. Vom NetzDG. Ich guck nochmal, ob ich das hier noch auf die Schnelle nochmal habe. Warte, ich hab's, ich pack's in die Gruppe. Weil jetzt kommt nämlich der spannende Teil des Abends. Wir lesen Gesetzestexte. Ah! Yeah! Ja! Ich geh mal das Anzeiger. Oh, da ist es. Das haben sich bestimmt alle schon die ganze Woche gefreut, dass wir den Gesetzestext uns angucken. Das Geschnetz zur Vergesserung der Rechtsdurchsetzung in den asozialen Netzwerken. Ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr der Entwurf, sondern das ist jetzt halt eben das fertige Ding. Und immer schön dran denken, dass das zur Debatte steht, EU-weit einzuführen. Ja, das kommt gleich noch. Das kommt als nächstes. Ja, oder ich kann es einfach schon mal anklicken. Hier ist Zensurfelder sollen in Europa kommen. Ja, also dass du dann auch Upload-Sperren hast. So, wenn du jetzt ein Bild von, keine Ahnung, von was weiß ich, von dir hast und dann ist das Haram, dann kannst du es bald dann auch irgendwann nicht mehr uploaden. Ja, weil es dann das verboten. Papier der Europäischen Kommission, das ist wahrscheinlich dann dieses Ding hier, ne? Ja, genau, das habe ich komplett durchgelesen. Es sind alles nur Empfehlungen, wie man denn was machen kann und dass man auf jeden Fall Shadowbanning haben soll und dass man nach Möglichkeiten gucken soll, wie man wie man aktiv moderiert, aber auch wie die Rechtslage ist, dass wenn ein beanstandetes Bild, was so hochgeladen worden ist, unter Volksverhetzung führt, wie die Firmen miteinander mit dem Staat zusammenarbeiten und es speichern dürfen, ohne selber Volksverhetzung zu begehen, damit das rechtssicher passiert, dass es halt nicht verschwindet und dass es dann in die Datenbank rein soll und dass die Datenbank abgeglichen wird mit der Hash-Summe, bevor du Sachen hochladen kannst, dass es mit ISPs zusammen funktionieren soll, also mit einem Internetanbieter und wie man das dann hinbekommen kann und man will gleichzeitig natürlich auch Copyrights-Verletzungen komplett aus dem Internet raus haben. Auf jeden Fall, wenn das in dem Papier so umgesetzt wird, haben wir ein geschlossenes Internet und dann das sind die guten Zeiten im Internet vorbei und dann kannst auch wieder Fernsehen gucken, weil dann auch nur noch gammelige Kacke im Netz kommt. Kurzum, es ist der Untergang. Der Untergang. Ja. Mit dem Angriff der FDP wird die Sache in Ordnung kommen. Ja, schauen wir mal. Ja, also es geht halt für soziale Netzwerke, so wie wir ja schon wussten. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob die hier auch diese Begrenzung drin hatten, wie groß die sein sollen. Weil da 2 Millionen, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger als 2 Millionen registrierte Nutzer hat, soll es befreit sein. Ja. Also, ja, aber StudiVZ ja und MySpace brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ja, wer weiß, vielleicht 4chan oder so. Ne? Ja, hat 4chan dann Mitglieder? Registrierte Benutzer. Ach so, registrierte Benutzer, ja, dann eher nicht. Überleg mal, wenn das Gesetz zur Fortschanisierung des Internets führen würde. Ist doch begrüßenswert. Ach, naja. Ja, auf jeden Fall. Ich würde meine Nachrichten gerne ohne Anime-Titten lesen. Diese tolle, okay, gut. Diese tolle Berichtspflicht. Halt eben darüber, was wir gemacht haben, um Leuten die Beschwerdemöglichkeit, die Mechanismen und bla bla, also quasi alles, was sie halt machen müssen, muss halt darüber berichten, wie sie es gemacht haben und ob sie es gemacht haben. Wir müssen es auf ihre Webseite stellen, für alle sichtbar, na toll. Oh, das ist auch gar kein, das wird auch gar keinen Chilling-Effekt geben. Mm-mm. Auf jeden Fall. Da sind wir völlig auf dem Holzweg. Was ist denn jetzt eigentlich damit, dass das menschenrechtswidrig und so weiter ist? Wird das jetzt einfach vergessen? Das haben die ja alle so wegdiskutiert. Ja, wir haben es ja kurz vorher nochmal geändert. Jetzt ist es alles okay. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich mich weigere, da mitzumachen, so als Netzwerkbetreiber? Ja, Bußgeld. Ja. Dafür ist ja gerade das Ding da. Ist ja nicht dafür da, um zu regeln, was gesagt werden darf und was nicht, sondern es ist genau für diesen Fall da. Wie Gap AI, die irgendwo in Amerika sitzen und die werden trotzdem abgestraft, glaube ich. Ne? Funktioniert das denn? Also lassen die Amis was durch, wenn ein anderes Land ihre Industrie verklagt? Das wäre mir neu. Ja, ich glaube, das kann dann im Endeffekt nur so laufen, dass das dann gesperrt wird. Ne? Also musst du dann. Mal haben wir chinesisches Internet. Danke, chinesisches Mark. Internet, genau. Vor allem, die Scheiße ist ja auch, ich meine, das trägt null zur Problemlösung bei Hate Speech im Internet, ja. Das selbst, wenn es die nach der Definition von den Leuten... Schluck erstmal runter. Entschuldigung, Mann. Ich schiebe jetzt gerade hier Hunger. Hallo, also ich bin da. Also wenn man es nicht sehen kann, ist es nicht da. So ist es. Auf jeden Fall... Die Sache ist ja auch, genau, es trägt nichts zur Lösung des Problems bei. Das Einzige, was du erreichst, ist halt eben, dass du da, wie du schon vorhin gesagt hast, vielleicht so eine Vorschau des Internets hast oder irgendeine Art und Weise, wie die Leute sich trotzdem noch ausdrücken können. Und ja, dass du damit halt quasi irgendwo die Angebote kontrollieren kannst, die dann noch da sind. Ja, quasi nach dem Motto, wer sich das leisten kann, dass man einer seiner User Hate Speech macht, ja, der ist dann noch halt da und die anderen, keine Ahnung, vielleicht dezentral im Internet, aber bestimmt, keine Ahnung, mehr als 10 Seiten bleiben dann nicht mehr übrig, wenn das wirklich konsequent durchgezogen wird. Ja, also es ist einfach Bullshit, das ganze Ding. Und ja, aber eigentlich ist es doch was Gutes, okay? Das macht das Internet leichter, weil du, auch wenn du was googelst, du gehst ja nicht weiter als die 10. Seite. Also ist doch super. Wenn es nur 10 Seiten gibt, die du finden kannst, ist doch super. Ich fände es besser, wenn es für jedes Stichwort nur eine Seite gibt, die man findet. Dann wäre das alles nicht so schwer. Ich finde es toll, wenn wir das Internet aufmachen und da ist schon sofort einfach irgendein random Artikel und das ist jetzt dein Internet. Ich finde es geil, wenn es nur noch eine Seite im Internet gäbe und du kannst ja aus so einer Liste auswählen, weißt du, was du sagst. Und das wurde dann vorher alles abgesegnet und hast du so 50 Antworten. Weiß nicht, doppel so plus gut oder doppel minus gut. 50 Antworten, das gibt einen Bürgerkrieg, das müssen einfache Sachen sein. Ja, nein, vielleicht. Möchten Sie gerne hetzen? Ja, nein, vielleicht. Und dann das vielleicht ist aber auch nur so alle paar Minuten erhältlich. So. Das vielleicht ist gerade in Benutzung eines anderen Nutzers. Bitte gedulden Sie sich, ja. Oder halt doch einfach ein Kindernet aufmachen. Und dann können alle, die getriggert werden und die irgendwie keinen Anschiss auf Twitter ertragen oder so, die können ins Kindernet gehen. Da ist alles bunt, große Icons und so, auch für Senioren. Und lasst uns gibt's, doch einfach in Ruhe. Dann gibt es drei Netzwerke. Es gibt das Kindernet für die ganzen Senioren und Leute mit schwachen Nerven. Dann gibt's und da dürfen die Grünen aber nicht drauf zugreifen, auf das Kindernet. Dann gibt es das Internet, das ist für Tech-Support, und dann gibt es das Internet, das ist für alle Leute, die halt nicht vollkommen bekloppt sind oder Inder. Und dann gibt es das Darknet, da gibt es Waffen, Drogen und Verschwörungstheorien. Ach komm, Verschwörungstheorien gibt es doch überall. Stimmt. Muss man wissen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr fachlich mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt. Und dann stelle ich mir einfach vor, dass dann so. Stelle ich mir einfach so eine Dystopie vor, wo in Zukunft, ja, es hier so eine Klassengesellschaft geben wird im Internet schon zusätzlich. So, das ist dann dieses Kinder, Inter und Internet, ne? Und dann werden dann Leute aus dem Kindernet verbannt, weil sie Hate Speech gepredigt haben. Müssen dann alle ihre Supporter verlieren und müssen dann ins wahre Internet. PewDiePie! Oh je. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft, weil dann gibt es die Leute, die sich die super Doppel-Plus-Premium-Mitgliedschaft leisten können auf Seiten, die es den Leuten anbieten, die gerne Hate Speech ausüben möchten. Oh, dann quasi dein 56K-Modem, der hakert ein bisschen. Ah, verdammt. Hier aus dem Netz! Nein, also pass auf. Jetzt bin ich voll vom Faden abgedacht, das ist eh für Shitboss viel zu lang. Komm mal. Übertrieben, ne? Ja, also zurück zum zum eigentlichen der Sache, also die Umgang mit Beschwerden, das ist halt eben dieses Ding, wir müssen ja diese Beschwerdestelle einrichten, dass die Leute irgendwie hinwenden können, und dann wird ja innerhalb von 24 Stunden normalerweise gelöscht, ansonsten innerhalb von 48 Stunden war das, glaube ich, oder 7 Tage haben sie dann nochmal, und spätestens dann muss halt alles irgendwie weg sein. Die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts von der Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Umständen abhängt. Das soziale Netzwerk kann in diesen Fällen dem Nutzer vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zur Beschwerde geben. Ja, kann, muss aber kann. Nicht. Was sind denn die Einrichtungen der regulierten Selbstregulierung nach Absatz 6 bis 8? Wo siehst du das? Hier oben unter B, das soziale Netzwerk, die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach Absätzen 6 bis 8 anerkannten Einrichtung der regulierten Selbstregulierung überträgt und sich der Entscheidung unterwirft. Ja, genau, das ist dieses Ding bei den Branchenverbänden, wenn ich weiß, diese Nummer hier. Wenn dann die Bitkom oder was? Nee, wahrscheinlich diese wie heißt das? So wie das fliegende Spaghetti-Monster hier, die FSM. Die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Kann man, wenn man es umstellt, auch MFS draus machen. Ist mir gerade aufgefallen. Behörden der regulierten Selbstregulierung. Das ist Brasil mal wieder. Dokumentieren. Okay, die brauchen Unabhängigkeit und Sachkunde der Prüfer, sachgerechte Ausstattung und zügige Prüfung sicherstellen und eine Verfahrensordnung. Beschwerdestelle, Einrichtung von mehreren Anbietern, sozialen Netzwerke oder Institutionen getragen wird, die eine sachgerechte, also die müssen das auch bezahlen, okay? Ja, das war ja auch eine von den Sachen, die sie immer gemeint haben, von wegen so, ja, es kann doch nicht sein, dass sie ihr Geld verdienen und dann nichts bezahlen. Ja, das Interessanteste kommt ja eigentlich halt eben jetzt mit den Bußgeldvorschriften. Und der inländische Zustellungsbevollmächtigte. Muss man auch mal recherchieren, wer das schon gemacht hat. Weil jetzt gilt es ja eigentlich, ne? Oder ab Januar gilt es. Ne? Nee, ab 1. Oktober. Ab 1. Oktober doch, ja. Okay. Ja, aber die werden wahrscheinlich noch eine Übergangszeit haben, bis sie das alles einrichten. Ja, müssen, steht hier oder? Unten auch, innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes. Ja. Ist die Masi-Überwachungsstelle eigentlich schon eingerichtet da mit den 50 Mitarbeitern? Und ja, die gibt's auch schon, oder? Das Ding ja, von. Die hat er ja angestellt. Von also, Erwartung. Die auch schon. Ach so, ja, von Mars, das Ding, ja. Aber ja, das von Mars, ach ja, keine Ahnung. Das waren ja, glaube ich, diese Leute, die irgendwie sich die Berichte durchlesen dürfen oder so. Ja, jedenfalls, also halt, sie müssen ihre scheiß Berichte da einreichen natürlich und diese Stelle vorhalten und diesen ganzen Kram halt eben, den sie da machen sollen, die Leute schulen, blablub. Das ist halt eben das Ding. Der Dienstanbieter darf darüber hinaus im Einzelfall Auskunft über bei ihm vorhandene Bestandsdaten erteilen, soweit dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. Ja, das ist interessant, ne? Aber da sind wir eigentlich noch nicht. Mhm. Was hat das damit zu tun? Ja, das ist, da kommen wir gleich noch hin. Auf jeden Fall, das ist halt das Ding, diese Verwaltungsbehörde, die es halt entscheiden darf, ob diese Bußgelder halt eben im Endeffekt verhängt werden, zwar nicht in allen Fällen, aber prinzipiell ist das halt das Bundesamt der Justiz und das ist auch der Grund, warum die da jetzt 50 neue Leute haben. Also. Ja, das ist alles so geteilt, dieser Internetkram. Da gibt es halt Sachen hier im Innenministerium, es gibt Sachen im Justizministerium, es gibt Sachen im Wirtschaft- und Energieministerium und es gibt Sachen im Verkehr- und Digitale Infrastrukturministerium. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch Sachen im Verteidigungsministerium. Die jetzt hier allerdings nicht mit drin stehen. Warum stehen die dann nicht drauf? Das Verteidigungsministerium darf weiter Shit posten, oder was? Ja. Ja, ist sie gesagt, nee. Und das ist jetzt auch noch das Interessante, das ist hier das, wo auch der Alba hier von Wen Wählen drauf hinaus wollte. Also wenn die Entscheidung, dass ein Bußgeld verhängt wird auf nicht gesperrte Inhalte sich stützt, dann soll halt über die Rechtswidrigkeit ein Gericht entscheiden. Ne? Das war halt das Ding, wo halt die Befürworter dann meinen so, ja, aber das entscheiden ja nicht die sozialen Netzwerke, das entscheidet ja dann ein Gericht. Ja, aber über die ganzen Löschungen vorher entscheidet ja kein Gericht. Nur wenn sie irgendwas nicht löschen und es dann heißt, jetzt müsst ihr hier Bußgeld bezahlen, dann entscheidet ein Gericht. Ach komm, das ist alles halb so schlimm, Chris. Komm, komm, Chris. Komm. Ich fange einfach bei allen sozialen Netzwerken an und frage, ob die mich als inländischen Zustimmungsbevollmächtigten wollen. Wenn ich dann so 5, 6 zusammen habe, kann ich gut davon leben. Ja, bestimmt, ja. Ja, also die wollen auf jeden Fall, dass man halt jemanden hat, dem man halt seinen Rechtskram irgendwie zuschicken kann und dann sagen, hier, lösch raus und so. Also halt eben genau das, was der Steinhöfel, der Rechtsanwalt, der hat ja gemeint, er hätte das schon ein paar Mal gemacht und das würde halt auch so schon gehen, aber ist halt der Vorteil, dass du deinen Krempel halt nicht auf Englisch übersetzen musst, weil bisher musstest du es halt nach Irland schicken, wo die irgendwie ihren Sitz haben und ja, also das ist halt auf jeden Fall nicht schlecht, sagen wir es mal so. Also diese inländische Zustimmungsbevollmächtigte ist auf jeden Fall keine Zumutung oder so. Und jetzt auch für auch das, was ich jetzt noch unter Verbraucherschutz auch noch sagen würde, dass das eine Verbesserung darstellt. Ja, und jetzt kommt die Sache mit dem Telemediengesetz, genau. Der Dienstanbieter darf darüber hinaus im Einzelfall Auskunft über die bei ihm vorhandenen Bestandsdaten erteilen, sowie durch die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche gegen die Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte. Und so weiter. Und das ist halt eben dieses Ding. Aber wenigstens ist auch da ein Richtervorbehalt vorgesehen. Das ist so? Wo steht das? Landesgericht. Im vierten. Für die Erteilung der Auskunft nach Absatz 3 ist eine vorherige gerichtliche Anordnung über die Zulässigkeit der Auskunftserteilung erforderlich. Mhm. Ja, aber ohne Rücksicht auf den Streitwert. Da hat mich jemand ist dumme Kuh genannt. Ist das Landgericht zuständig? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie das die Leute noch Trab hält, weil mein größter Kritikpunkt an der ganzen Sache ist halt eben auch, selbst wenn das jetzt Richter machen würden, es wäre halt einfach zu viel. Also, da wird einfach so viel Kram gepostet bei Facebook, dass du das einfach nicht bewältigen kannst. Und das kannst du nur, indem du es auf Masse machst, einfach zack, zack, zack und halt eben die Einsprüche auch so gering wie möglich hältst. Ja. Das Ding ist halt, dass selbst wenn jetzt das letzte G noch gekippt wird, haben ja dann die Tech-Firmen die Zensurinfrastruktur innerhalb dann schon längst geschaffen und werden sie dann, so ob sie das dann... Ja, obwohl das Löschen von dem Kram, das geht ja auch jetzt schon. Ja, aber ich meine nur, dass sie da halt da, dass sie Zensurmaßnahmen halt weiterentwickeln und ausbauen. Also, dass der Trend Richtung Sanatinisierung, also dass es sanitized Internet, dass halt damit der Trend nochmal so einen Schubs bekommt, egal ob das Gesetz jetzt Bestand hat oder nicht vom Verfassungsgericht. Da wird das Internet mal richtig durchgekerchert. Verfahren in Familiensachen. Klingt irgendwie komisch in dem Zusammenhang. Ja, er darf den Nutzer über die Einleitung des Verfahrens unterrichten. Wie wäre es mit, er muss? Wäre ja schon irgendwie fair, oder? Und so, mit tosendem Applaus und so weiter und so fort. Der letzte Vorhang fällt. Tja, wisst ihr Bescheid. Aber wo war denn das mit der Höhe des Fußgeldes nochmal? Hatten sie das hier auch irgendwo? Es stehen doch gar keine Beträge drin. War das nicht irgendwie, ach nee, da steht doch was, 5 Millionen. 5 Millionen standen da, ja. Wo siehst du das? Weiß nicht, ist gerade vorbeigescrollt, da das so zuckelt. Hier wahrscheinlich irgendwo, weiter unten. Ach hier. Ja, ach nee. Da, Geldbuße 500.000 Euro, Geldbuße 5 Millionen Euro. Ja genau, also oh, steht ja immer noch 5 Millionen da drin und nicht 50, also... Keine Ahnung, wie ja, das aber die kommt. Verbreiten selbst irgendwie immer 50 Millionen. Das ist irgendwie verwirrend. War in der im ersten Entwurf war das drin. Ja, das war in den vorherigen Entwürfen. Ja, der Alba war das hatte ja gemeint, Millionen das wäre irgendwie, wenn man alles irgendwie zusammennimmt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, okay, weil der Spruch bis zu ist eigentlich auch so mit ganz viel Raum nach oben. Ja, toll, cool. Nee, bis zu ist eigentlich die Decke ist 5 Millionen, würde ich sagen. Ja, aber da ist halt eher so dann die Decke bis zu 50 Millionen dann doch, wenn man alles zusammennimmt. Nee. Funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber egal. Ja, ne? Wir haben nochmal drüber gesprochen. Ja, hier, das war das EU-Papier, das hatten wir ja schon, das ist interessanter. Ja. Artikel des Papiers selber ist stinklangweilig. Das ist auf jeden Fall hübsch hier. Kommunismus gleich Internet plus Räte. Genau. Finde ich gut. Empfehlung. Aber das müsste noch so ein Game-Controller sein, dann wäre es richtig. Dann dazu eine Tasse Revolutionskaffee und dann... Dann wäre die Speerspitze richtig repräsentiert. Ja, und hier ist nochmal Electronic Frontier Foundation, die auch nochmal sich drüber ergibt, dass es halt nicht so gut ist mit den Upload-Filtern und ja, es ist halt einfach nicht gut. Also. Hm. Ja, ich weiß, ich habe den Artikel selber nicht gelesen, aber ich fand einfach so die Überschrift Liberalism is White Supremacy. Ja, da bist du dann halt im Kuckuckland angekommen. Jedes Mal dieses Liberalismus ist da. So, wie lange wird es jetzt Black Lives Matter eigentlich noch geben? Sind deren Anführer nicht alle jetzt mal langsam verhaftet worden? Da wachsen wahrscheinlich immer neu nach. Das ist eigentlich inzwischen nicht mehr White Supremacy. Nicht, dass ich morgen irgendwie in den Bus steige und Bus fahren ist White Supremacy. Oder? Ich glaube, alles, was du machst, White Supremacy. Ja, aber ich meine, jetzt so Grundnahrungsmittel, irgendwie mit dem Finger zeigen, ist auch okay, alles White Supremacy, stimmt. Ja, also ihr könnt euch noch an die ganzen Leaks erinnern, NSA und Snowden und dass Merkel abgehört worden ist. Aber USA did nothing wrong, ja. Und die Bundesanwaltschaft hat sich der Sache angenommen und die haben das jetzt alles geprüft. Und es gibt keine Hinweise für NSA-Spionage gegen Deutschland. Oh, Gott sei Dank. Und wie hieß nochmal dieser fantastische Staatsanwalt, der das da geleitet hat? Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, es ist einfach auch nur so die Überschrift so. Und dann wundern sich die Leute, dass man in Institutionen oder in Medien nicht ganz so viel Vertrauen hat. So, dann hätten wir das jetzt geklärt. Aber es ist wahrscheinlich nicht gelogen, weil sehen keine Hinweise. Wie können sie die sehen mit verbundenen Augen? Justitia ist blind. Und im Knebel im Mund. Ja. Die Grünen widersprechen. Ach Gott, so weit kommt's noch. Dass die mal was machen, was Sinn macht, oder was? Ja, das ist lustig. Die Formulierung gezielt ausspionierte. Natürlich nicht, weil die einfach alle ausspionieren. Ja, also es hat sich nicht primär gegen Deutschland gerichtet, weil generell alle Daten abgefangen worden sind. Ja. Außerdem, irgendwie wird es dann eine Begründung sein. Also Deutschland war aber auch klar als Target da genannt bei diesen Sachen von Snowden. Ne? Also. Ja, das war doch eh alles gelogen. Dieser Snowden ist, der hat ja mit Gamergate die Alt-Right zusammen gegründet. Ach stimmt. Mit dem Assange. Hast du recht. Der Assange, der Snowden und wir waren es. Und hier Chelsea Manning. Nee, ich glaub, das soll man auch zu so einer Überschrift noch sagen. So, wenn du so weit geblupelt bist, dann was? Keine Ahnung, Alter. Guckt es euch an. Und hier wollen wir jetzt die Pathologisierung von Menschen rechter Gesinnung voranbringen und da hat sich Psychiater, Psychologe gefunden und die wollen da das heraustherapieren und ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ich unterstütze das vollkommen, weil Gründe. Nein, ich. Das ist auch wieder so eine Überschrift, zu der man eigentlich gar nicht mehr viel sagen muss. So. Wie wollen Sie es denn machen? Ich meine, sollen jetzt alle AfD-Menschen auf die Couch beim Psychiater oder weißt du, ich. Auf der Schwäbischen Alb sich abgehängt, Kränkung, Ausgrenzung. Immer das gleiche Geschwätz, aber nie irgendwie eine Lösungsansatz, sondern ja, wir müssen die Menschen verändern. Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Was ist hier? Der Vortragsabend Populismus und Radikalisierung aus psychiatrischer Sicht im Klinikum Christophsbad beginnt am Dienstag und so weiter mit einer Vernissage der Ausstellung von kreativ bis konspirativ. Kunstpirativ. Ach, Kunstpirativ. Was für ein Bonmot. Wie man Opex sich hat sich jetzt erschossen, der alte Linguist. Man muss Menschen verachten. Gewaltsam gegen Menschen vorzugehen, egal wie welcher Ideologie. Ja, warum dann gegen rechts? Warum nicht gegen jegliche Form des Extremismus? Das würde nicht einleuchten, weil man in Deutschland nur dann Presse bekommt, wenn man sagt, man ist gegen rechts. Wenn ihr jetzt Presse gegen Geld austauscht, dann glaube ich es dir. Pressegeld. Ja. Pressegeld. Geldpresse. Geldpresse, hätte ich gerne. Danke, her damit. Ja, Funke und Dumont können sich offenbar nicht bei der Zusammenarbeit in den überregionalen Berichterstattungen einigen. Versuche, wie diese Medien zu konzentrieren, stellen für Zeitungsforscher Horst Röper einen Trend dar mit Nachteilen für die Medienlandschaft. Ja, ist auch nicht so gut. Ja, aber der Zug ist doch schon lange abgefahren. Also ja, aber es könnte noch schlimmer werden. Unabhängige Regionalpresse ist tot. Und oben drüber gibt es nur noch ein paar Player eigentlich. Also und natürlich, dadurch werden auch die Redaktionszirkel im Endeffekt immer kleiner und die Meinungen weniger divers. Wenn man dann noch nur seine Freunde einstellt oder die, die einen am Mund reden, dann ja, sehe ich schwierige Zeiten auf uns zukommen und auf die Medien. Wir schaffen das. Ja, Leute, wir schaffen das. Okay, es ist alles halb so schlimm, Leute. Das liest sich nur so voll schlimm, aber ist eigentlich voll nicht schlimm, okay? Ist voll gut, also ja. Auch drüber zu reden, ist voll okay. Das sagte er, während der Welttower-Artikel eingeblendet wurde. Ich dachte mir hier, dass wir uns vielleicht mal einfach die einzelnen Fälle angucken, die jetzt vom Welttower erfasst worden sind und dann zu gucken, war da was? Oder so. Also, ich weiß nicht. Halt verschiedene Fälle von rechtsextremen Menschen oder von vermeintlichen, also ja. Das ist geil, ne? Bislang sehr unklar, ob die Tat ein rechtsextremer Hintergrund hat. Schon in der offiziellen Amadeo Antonio Statistik eingetragen. 100%. Die alle. Das Ding ist halt auch, dass es wesentlich glaubhafter wäre, wenn es einfach nur vermutet in ihre Statistik aufnehmen würden, weil kurdische Moschee, das können jetzt auch irgendwelche ja, genau. Erdogans gewesen sein. Keine Ahnung. Also oben steht ja, Moschee, unten steht Räumlichkeiten des kurdischen Elternvereins. Darf ich nochmal nachfragen, das war jetzt was war das? Rechte Taten? Konservative Taten? Ich bin mir nicht sicher, weil man könnte ja durchaus Nationalisten, die den Erdogan geil finden und dann so einen kurdischen, weiß ich nicht, so eine kurdische Moschee vermissen, könnte man ja durchaus auch als Rechtsan einstufen, oder? Stimmt. Nur wenn man weniger Roboter. Nein. Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Diskriminiert. So technisch gesehen könnte man die Erdogan-Fraktion auch als Rechts einstufen. Wobei er das halt dann auch, ich weiß nicht, die Statistik irgendwie verzerrt, weil die Information nicht ordentlich dargestellt wird. Und man möchte eigentlich mit einer Statistik Klarheit ins Dunkle bringen. Also. Ja, aber du weißt, von welcher Seite das kommt. Und hier zum Beispiel Berlins Elendorf Schüsse aus Auto auf Flüchtlingsunterkunft in Dahlem mit einer Schreckschuss aus dem Auto rausgeschossen. Da steht aber nun gar nichts von Rechtsextremismus. Nix. Null. Das Ding ist halt auch so, wenn es jetzt fremdenfeindlich motiviert war, finde ich das gut, dass das irgendwie in die Statistik mit eingeht und so und alles, aber irgendwie hätte ich mir das jetzt gefährlicher vorgestellt, brutaler, also nicht einfach nur zum Auto. Ja, da steht ja auch Gewalt drüber, ne? Bei dem ganzen Ding stand ja Gewalt als Überschrift. Ja, also dieses Aufbauschen von, nicht, dass jetzt das mit der Schreckschuss nicht auch assi irgendwo ist, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, tralala, und dass irgendjemand ist mit einer super bösen Gesinnung, das soll ruhig erfasst werden, aber das ist nicht direkt dasselbe wie Gewalt. Also. Bei dem Vorfall am Samstagnachmittag sei zunächst in der Nähe der Moschee eine rechtsextreme Parole gerufen worden. Gewalt. Ich meine, klar, dumme Nazis, die stunk machen wollen, schön. Aber solange da nichts passiert und die den Platzverweis kriegen und sich wieder verpissen, ist es keine Gewalt. Sorry, Welttower, Amadeo, Antonio. Ja, aber wurde es noch schon Gewalt? Ja, vor allen Dingen, da die Beamten eine mögliche Störung des Festes vermuteten, hätte ich wahrscheinlich auch vermutet. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja da jetzt wirklich alles richtig gelaufen, so sage ich mal. Ne? Also. Und dass es nun mal leider Leute gibt, die andere nicht in Frieden feiern lassen können, okay. Das gibt es überall. Auf einer Toilette der Berliner Polizeiakademie in Berlin-Spandau sind rassistische Parolen entdeckt worden. Fuck Islam und Refugees not welcome. Ist beides nicht rassistisch eigentlich. Das eine sagt, dass Leute mit Flüchtlingsstatus nicht hierher kommen, sondern das andere sagt, dass man eine Religion ficken soll. Das ist beides jetzt nicht, hat mit Rasse wenig zu tun. Ja, aber das innerhalb von der Polizeiakademie, das weißt du, rassistische Polizei, deswegen tun sie ja auch in Köln immer nur Muslime, weißt du? Betrunkener schmiert Kreidehakenkreuz auf den Alexanderplatz. Oh Gott, die Welt geht unter. Doch nicht mit Kreide, das kriegt man noch nie wieder weg. Und ein Betrunkener, der gehört bestimmt zu einer Neonazi-Sleeper-Cell, die deswegen sleept, weil sie die ganze Zeit betrunken ist. Teenager schreien vor Flüchtlingsheim, volksverhetzende Parolen. Gewalt. Zwei auch. Jungen im Alter von 15 und 16. Oha. Das ist quasi schon Kristallnacht, glaube ich, ne? Also. Ja. Steine gegen Asylbewerferheim. Okay. Das schon dann mehr. Also. Geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Okay, wenn die Polizei das sagt, vielleicht haben die da ja ein Problem mit so Leuten, keine Ahnung. Aber das ist das Erste, was ich irgendwie ernst nehmen würde von all dem. Ja. Aha. N-Sternchenrufe am Boxring. Neger! Gab eine Massenschlägerei beim Boxen. Der Kölner Boxcoach Youssef Jakob hat in seiner langen Laufbahn viel erlebt und am Ring gehört. Doch was war da am Wochenende bei einer Boxgala in Euskirchen los? Mein Kämpfer Sabio Kiala wurde rassistisch beleidigt, erzählt Quorb. So, im Amateurkampf gegen Simon Krebs sei es dem Publikum zu Beleidigungen gekommen. Es sollen Negerrufe aus dem 300-Mann fassenden Zuschauer. Das kann man doch nicht so sagen! Okay, Entschuldigung, N-Rufe. Nordafrikaner. Nein, was? Also, was ich lustig finde, ist, dass sie da auf eine Sache aus so einem Milieu eingehen, das schlimmer eigentlich nicht sein kann. Ne? Ja. Also. Ja, also. Das sind alles organisierte Kriminelle und was weiß ich. Und ob da jetzt irgendeiner von den Jungs N-Sternchen ruft das oder was weiß ich, das ist völlig egal. Vor allem diese Gewalt. Überleg dir nur mal, du gehst zu einem Boxkampf und dann ist da plötzlich Gewalt. Ich muss auch sagen, weißt du, das ist doch mal geil, oder? Überleg doch mal, Caps, weißt du, so, dass sie sich gegenseitig die Rübe weich klopfen, das ist keine Gewalt. Aber wenn einer Neger ruft, das ist Gewalt. Ich meine, den ehrenhaften Sport des Boxen jetzt auch nicht irgendwie in Verruf bringen, aber irgendwie sind alle Menschen, die ich persönlich in meinem Umfeld kennengelernt habe, die irgendwas mit Boxclubs zu tun hatten, waren halt eher irgendwie so. Zwielichtigere Menschen. Liebe Freunde, guckt euch mal den Link an, okay? Ja. So, Köln-Nigger-Rufe am Boxring. Eine Menschenschlagerei. Ja, aber Fokus, das war doch Breitbart, habe ich gehört. Das Gott war doch das Dank deutsche Breitbart. Sonst hätte ich gedacht, hätte einer Nazi gerufen. Ja. Nigger-Rufe am Boxring. Ja, ich finde das auf jeden Fall, also Daumen hoch an Fokus für das Trollen von der Amadeus-Wohnungsstiftung hier. Durch das Einbauen von dem. Der letzte Satz da. Die Antwort auf die Rufe gab Kiala im Ring. Er ging als klarer Sieger hervor. Ja, Mann. Das war die rechte Gewalt, glaube ich. Weil andere rechte Gewalt. Danach ist er in seine Kabine gegangen und hat geweint, weil er sich geathert gefühlt hat. Wahrscheinlich hat er dann zu dem Simon gesagt, ja. Simon, du bist Krebs. Das haben wir vorhin gelernt. Ein Überlebender von Boxring Gang. Okay, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und vom Bahnsteig in die Gleisanlagen geschubst. Top, rechte Gewalt wegen. Also da kann ich nichts sagen, wenn er den vorher noch rassistisch bepöbelt hat. Dann dürfte er wohl einen Strich machen und einen hatten wir weiter oben. Okay. Feige Schläger verprügeln herzkranken Syrer in Berlin. Zwei feige Schläger. Hm. Weiß man ja jetzt auch irgendwie fremdenfeindliche Attacke, okay. Geht jetzt aus dem Abschnitt da nicht hervor. Okay. Widersprache. Okay, er hat ihm gedroht, ihn töten zu wollen. Macht man nicht. Nee. Bevor der Schläger verschwand, brüllte er noch nicht näher beschriebene rechtsradikale Parolen. Wäre aber schon gut, wenn man die kennen würde, um ein Gerichtsverfahren irgendwie vernünftig durchziehen zu können. Na, sowas wie Meinungsfreiheit für alle. Ich weiß nicht, ob ein Richter jemanden verurteilt wegen nicht näher beschriebener Parolen. Ob der das überhaupt kann. Randalierer versetzt Wohnhaus mit Hassparolen in Angst. Antisemitische und homophobe Parolen geschrien. War der betrunken? Jetzt mal. Und ich meine, bei mir laufen auch so Leute durch den Seltersweg hier bei uns und ja, es pöbeln Leute an Gewalt. Oder so. Wir haben eine Beerte und meistens einen Rucksack und ziehen irgendwie so einen Einkaufswagen hinter sich her oder so. Antisemitisch und homophob. Halt die Klappe, Ex. Hä, was? Ich hab nichts. Die Klappe ist alte! Was ist los mit dir? Ich war das nicht, okay? Nicht schon wieder. Nein. Das hatten wir aber auch schon, glaube ich, bei uns, das mit den Schweineköpfen auf der Holzlatte. Das kommt mir bekannt vor. Was ich also wie mit einem Mettbrötchen auf der Treppe oder so? Ich glaube, wir sind jetzt auch ziemlich weit in die Vergangenheit gereist. Jetzt sind wir schon bei dem 12. Druiden. Okay. Ja, gut. Ja, merkt euch das, der Begriff Heimat hat in der Politik nichts verloren und jeder, der Heimat sagt, gehört ins Gulag. Ja. Da ist aber nicht genug Platz im Gulag, die sollen ein anderes Gulag. Ich hoffe, kommen alle in dasselbe Gulag. Ja, andere hatten nie einen solchen Ort oder sie haben ihn nicht mehr, weil sie ihn für immer verlassen mussten oder weil er nicht mehr existiert. Für diese Menschen ist das Beste, auf das sie hoffen können, ein Zuhause. Und deswegen müssen wir alle dieses rassistische Wort aus unserem Wortschatz streichen. Wir sollten alle auf eine Weise heimatlos sein, um den Heimatlosen unter uns unser Privileg nicht jeden Tag aufs Brot schmieren zu müssen. Wie wär's denn, wenn wir ihnen das Privileg unserer Heimat schmackhaft machen? Ha? Du hast eine Nachricht in Steam. Hä? Nein, ich doch nicht. Nein, nein, ich werde doch niemals neben dem Stream im Steam. Du wirst rein. Doch wohl nicht Steam anhaben nebenbei. Oh. Ja. 34% der AfD-Wähler haben einen Migrationshintergrund. Hupsi. Ja, das war, was war es? Freiburg war es nochmal? Es war schon ein älterer Artikel. Es war von 2016, aber ich fand nur, dass der jetzt mit der Wahl irgendwo in den Kontext ein bisschen gepasst hat. So. Es ist halt. Ja, also das ist nicht alles die Bio-Deutschen sind. So. Ja, Freiburg, sagte ich doch. Aber das verrückt. War meine Dingwahl. Soll es doch angeblich auch Leute geben, die aus anderen Ländern hierher kamen, weil sie es hier gut fanden. Nein. Und hier auch nochmal von der Masse der Wähler, weißt du? Ich fand einfach die Infografik interessant. So, also. Ah, das wäre der Hammer mit Baden-Württemberg. Doch so viel. Ja, weil es doch jetzt heißt, der ewige Sachse. Der Osten, und, ja. Und dann so. Ja. Dann hast du da NRW, Bayern und Baden-Württemberg mit einem Riesenanteil. Ja, gut, der ja, ewige gut, Sachse. Aber Bayern, Baden-Württemberg, NRW sind halt auch die dicht besiedelsten Länder. Ne? Ja, gut, stimmt. Oder die meisten, also die mit den nicht dicht besiedelten, aber die mit den meisten Einwohnern. Ja klar, Saarland ist winzig. Hamburg, ja. Ja, und vor allen Dingen, also Niedersachsen 7,2% finde ich halt schon ganz interessant. Jetzt für die Landtagswahl nächste Woche, also dann kann man ja auch davon ausgehen, dass sie da wahrscheinlich dann auch reinkommen werden. Ja, kann man noch so sagen, Niedersachsen ist eher so SPD, oder? Das, ich glaube, der Prozentanteil ist der Anteil an den 5,9 Millionen so. Stimmen, die gekriegt haben. Ah, ja. Per Bundesland. Das ja, ist nicht gut. Die Aber ich gehe davon aus, dass die AfD in Niedersachsen reinkommen wird. Also so, ich meine, die hatten zwar jetzt noch Streitereien und so, aber ich glaube, da gibt es immer noch genug Unzufriedene. Ja, ich rechne da auch eigentlich mit. Es wird auch interessant, was das dann für eine Koalition wird. Weil, also, die ist wahrscheinlich eine große Koalition dann. Im Prinzip. Es sei denn, die SPD geht in die Opposition. Ja, weil die SPD und die Grünen kriegen wahrscheinlich keine Mehrheit und bei CDU und FDP ist es auch schwierig. Wenn SPD und Grüne eine Mehrheit kriegen, können wir sicher irgendwas mit politischem Asyl für dich machen. Finde ich gut. Habt ihr Fragen zum Rundfunkbeitrag? Ja, ich muss immer noch zahlen, wenn ich die Inhalte kacke finde. Wenn ich das gar nicht haben will. Warum muss ich das zahlen? Weil, wenn ich die Wahl hätte, ich sagen würde, nee, ich möchte das bitte nicht. Ja, ich habe auch eine Studie gelesen, dass anteilig für Medienausgaben per Haushalt die GEZ den größten Anteil einnimmt. Was im Schnitt gibt man so? Ja, ist ja auch sonst schwierig. Also gerade heutzutage. Also die meinen wahrscheinlich mit Medien alles, so Zeitungsabo, genau. Internetzugang. Weil ich meine, 17,50 € pro Monat ist halt schon relativ viel. Ich meine hier, wie heißt Foreign Affairs, da kostet das Jahresabo $50 oder $60. Das ist halt nichts. Und da bist du 1 Million Mal besser informiert über internationale Politik, wie alles, was öffentlich-rechtliche machen. In internationaler Politik. Also da hatte ich noch nie einen herausregenden Artikel, wo ich mir gedacht habe, wow, jetzt kommen alle Informationen. So. Und hier jetzt in dem Artikel ist halt vom Bundesverfassungsgericht eine Klage, wo geprüft wird, wie das denn mit den GEZ-Gebühren so ist. Und der EuGH offensichtlich auch. Ja. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die mir das dann einfach kappen würden. Ich meine, über Kabel müsste das doch gehen. Sondern ja, das Problem ist, dass sie ja schon lange den Trick gemacht haben, quasi zu sagen, wenn du einen Computer hast, reicht das schon. Ja, genau. ZDF hat Online-Inhalte, die kannst du empfangen, also dann. Ja, aber die wollen sie doch jetzt auch weiter beschneiden. Da sind doch die Privaten und die Presse sind doch so hinterher. Ja. Also nee. Mir wird auch nichts fehlen, glaube ich, wenn Tagesschau und ZDF online nicht mehr da wären. Also Status quo ist eigentlich, dass sie ja nur immer versuchen und der politische Wille ist ja auch da ihr Angebot weiter auszubreiten mit Funk und so. Also da ist Zurückrudern im Moment nicht in Sicht. Ja, und ich denke auch selbst, wenn GEZ-Gebühr jetzt tatsächlich gekippt werden würde, würden sie sowas wie Tagesschau immer noch kostenlos zur Verfügung stellen, weil es da auch eher um die Deutungshoheit geht, wie jetzt um Geld zu machen, sondern mehr so institutionell hier, das ist der Narrativ. Weißt du? Also ich würde nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich dann offline gehen würde. Also was man auf jeden Fall mal machen könnte, wäre die beiden zu verschmelzen, um einfach Geld zu sparen. Was soll denn der Blödsinn? Die können doch weiterhin mehrere Kanäle senden. Aber warum muss das alles zweimal existieren? Wegen der Ausgewogenheit. War es nicht mal so, dass der eine, dass sie sich sich Bayern irgendwie drüber beschwerte, dass die einen so einen Drall haben in die andere Richtung und dann. Heute haben sie alle einen Drall und keiner beschwert sich. Genau. Ja, aber das finde ich ganz interessant, dass sie hier damit argumentieren, dass das halt früher irgendwie notwendig war, weil die Frequenzen knapp waren und jetzt halt eben die Frequenzen schon lange nicht mehr knapp sind eigentlich. Also. Ja, es ging ja auch mal um Grundversorgung sozusagen. Das soll ja eigentlich mal garantieren, dass wir Nachrichten aus einer neutralen Quelle bekommen. Ja. Das hat sich eben nicht jemand mit... Ich habe das erlebt damals. Drei Programme hatten wir und schlechten Empfang von Südwest und Bayern. Aber um 22 Uhr kam das Testbild. Ja. Testbild. Ja, ich verstehe das so ein bisschen so wie die Telekom halt. Ne? Also, dass man halt irgendwie sowas erstmal aufbauen muss und dann, weil das halt eine Riesensache ist, sowas aufzubauen, macht es halt der Staat. Ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. Aber jetzt mittlerweile läuft die Nummer ja. Und was diesen Rundfunk angeht, ist es ja eigentlich überflüssig. Also Das terrestrische Fernsehen ist das teuerste überhaupt für die Leute zum Einpflanzen. Also und erreicht die wenigsten Leute. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal bei Bibel TV eine Sendung geguckt, wo sie darüber erzählt haben, was das kostet. Also Bibel TV wurde halt über ein Astrosatelliten ausgestrahlt und die haben gemeint damals, dass sie für 5 Jahre war es, glaube ich, irgendwie, und da bezahlen sie dann irgendwie 12 Millionen Euro oder so, wenn das ausgestrahlt wird. Aber dafür erreichst du halt auch etliche Millionen Haushalte, weil der Astrosatellit halt irgendwie über halb Europa empfangbar ist. Die waren oft zu Gast bei Kalkofe. Bibel TV. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war auch immer. Ich habe das auch nur geguckt, weil das so viel Scheiße war. Ja, auf jeden Aber Fall. Das Krasseste in dem Ding ist Italien. Da, weil als ich in Rom war, habe ich nachts durch die Kanäle gezappt und da kriegst du Teppiche versteigert, da kriegst du irgendwie Messen übertragen, die jemand in seiner Privatkapelle hält und alles. Also das ist vollkommen irre. Und so richtig billig vieles. Ja? So richtig absolut schundig. Also da sind wir eigentlich noch ganz gut dran. Berlusconi war doch auch so ein Medienmongul. Mhm. Aber das ist alles trashig. Echt so krass. Aber ich meine, warum produzieren unsere beiden Anstalten da so Sachen wie Vorabendserien und so ein Kram noch? Das verstehe ich nicht. Wenn doch alles der Markt regeln kann und der Markt doch alles viel besser macht. Ja, warum auch halt eben, weil die das halt nicht so sehen. Weil die dann meinen so, ja, aber Grundversorgung und sich dann darauf verbotene berufen. Liebe und Lindenstraße genau. Ist Grundversorgung? Ja, und sich darauf berufen, dass er auch in ihrem Auftrag drinsteht, dass sie die Realitäten in Deutschland abbilden müssen. Das ist ja auch der Grund, warum du diese scheiß Verkündigungssendung von der Kirche da hast. Weil das ja angeblich zur Realität in Deutschland dazu gehört, dass wir hier kirchlich sind. Ja, die Überschrift ist hervorragend. White girls are filthy wives of Asian men jailed for raping. Vulnerable British girls reveal why they blame the victims. Asian. Ja, es ist halt gut, dass jetzt von Rotherham und so, dass du da irgendwie keine guten Schlagzeilen bekommst von diesem ganzen Skandal. Ist klar, aber irgendwie weiß ich nicht. Geht's halt irgendwie noch lower. So. Aber es ist halt auch Mail online, keine Ahnung. Das weiß ich. Steht jetzt auch nicht unbedingt für Qualitätsjournalismus. Die ACLU, da hat irgendwie die Leute, die halt mitarbeiten, die haben einen Brief geschrieben, warum es haram ist, dass Meinungsfreiheit dann immer verteidigt wird, auch für die Leute, mit deren Meinung man nicht übereinstimmt. Und eventuell. Ich hoffe doch mal sehr, dass die ACLU dann gesagt hat, vielen Dank für eure Mitarbeit und tschüss. Also. Ja, das wird sich jetzt dann auch zeigen, also inwieweit dann die ACLU dann halt ihren... Weil das wäre nämlich wirklich mal ein Kack-Memo, was nicht reinpasst in der Organisation, also gerade mit der Geschichte von der ACLU. Ja, also... Ich finde, die sehen immer irgendwie aus, als würden die für so ein Endzeit-RPG laben. Wollte ich schon mal gesagt haben. Und hier ist eine sehr anschauliche Grafik über die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA. Und das gibt es viele interessante Quellen, was welche Krise wann wie war. Und das kann man sich mal angucken, wenn man eine ruhige Minute hat, sich wirklich dafür interessiert. Und das relativ bekannter Think Tanks CSIS, das Center for Strategic and International Studies und relativ renommiert und so und das ist einfach eine ganz gute Übersicht, dass man sich da mal irgendwie in die Geschichte sozusagen in die nähere Geschichte von den Anfeindungen reinversetzen möchte, das nachlesen will, da kann es da tun. Also, so wie die Rhetorik entgleist, wann eine Rakete getestet worden ist, wann irgendwas detoniert worden ist, etc. Also. Der Brzezinski, der ist zum Beispiel auch hier, der war, nachdem er dann nicht mehr kein offizielles Amt mehr begleitet hat, war der erst viele Jahre beim CSIS. Und ja. Auf jeden Fall interessant. Ja, das ist nochmal was anderes, geopolitisch oder geoökonomisch sozusagen. Es gibt ja diese One Belt, One Road Initiative von China und Russland kommt jetzt auch mit einer ähnlichen Strategie wie jetzt sozusagen Zentralasien, also da die Tadschikistan und so, die Länder da im Bauch von Russland. Und das ist halt jetzt so ein großes Projekt, wo man halt mit Infrastruktur sozusagen die Länder miteinander besser verknüpfen möchte. Und es ist auf jeden Fall interessant, was sie da planen. Manche tun es so absolut hochschreien und manche tun es absolut verteufeln. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, über das bisher noch nicht so viel geredet worden ist. Aber es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, also, was da in der Richtung noch kommen wird. Ja, das war eine Frau vom Fernsehsender, die irgendwie die Opfer vom Vegas-Shooting, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, steht bestimmt irgendwo weiter unten. Auf jeden Fall meint sie jetzt, nachdem sie irgendwas über die Opfer gesagt hat, was halt nicht in Ordnung war, worüber sie gefeuert worden ist, sagt sie jetzt, dass sie belästigt wird im Internet. Sie hat gesagt, sie sind beschossen worden, weil sie Country-Musik-Fans sind. Sie wollte lustig sein. Republikaner, ja. Ja. Haha. Okay, und das macht sie dann auch noch. I have no hope that they will ever do the right thing. Also sie hat recht gehabt, sie zu verhöhnen, na dann. Und hier gab es dann jemanden, der eine Kirche über den Haufen geschossen hat. Wahrscheinlich als Vergeltung für Still and Roof Shooting. Komisch, gar nichts. Aber wenn du nach... Habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, aber es ist auch generell so, in Sachen Shootings, da passieren ja ständig relativ viele in den USA. Ja, aber und diese Scheiße, die haben sie ja bei jeder Gelegenheit aufs Brot geschmiert, so nach dem Motto, ja, hier islamischer Terror und so, ach ja, hier den Roof, so, der war auch schlimm. White Supremacy. Ja, also, wenn du dir das anguckst, was und wo und wer schießt, und du dir dann anguckst, was die Medien für wichtig halten, Bericht zu erstatten, merkst du halt, dass da einfach, dass du es halt sehr Agenda gesteuert machen kannst. Selektive Wahrnehmung von dem, was du denn wirklich berichten möchtest oder nicht. Weil, ja, es wird sehr oft geschossen und oftmals sind die Sachen hässlich und es ist eine absolute selektive Wahrnehmung von dem, was berichtet wird. Und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich darauf hinweisen möchte, dass halt die Polarisierung und die immer extremere Form der Diskurse halt zu sowas führen. Auf beiden Seiten. Leute mit wenig Zündschnur knallen halt irgendwann durch und tun sowas. Wenn man ihnen ständig erklärt, dass der andere ein Feind, ein Nazi, ein ganz schlechter Mensch ist. Genau. It's okay to punch, whatever. Ja, die Region im Mittleren Osten ist seit Unzeiten ein Ozean der Stabilität und das irakische Kurdistan-Referendum bringt nicht unbedingt mehr Stabilität. Und das ist ein Artikel, der halt darauf eingeht, wie jetzt Türkei, Iran und Irak irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Ja. Ja, zusammenarbeiten. Geil. Ja, wenn es um Leute abschlachten geht. Da gab es ja auch in einer irakischen Zeitung gab es einen Artikel, wo ein Bild von einer Pornodarstellerin mit einem Gangbang mit 5 Schwarzen im Hintergrund gezeigt worden ist. Und dann war bei der Pornodarstellerin nur auf die Stirn geschrieben, Kurdistan. Bei den Schwarzen im Hintergrund hat man hingeschrieben, so hier Syrien, Iran, tralala. Und ja, also die Rhetorik dort unten heizt sich schon relativ krass auf und auch in Zeitungen und nicht nur irgendwie so Leute, die was schwätzen, sondern halt auch selber in Zeitungen. Und das wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Was das wird ja hier auch sehr wenig thematisiert, dass da unten schon praktisch Säuberungen stattgefunden haben, dass man irgendwie halbe Städte zerlegt hat und die Bürgermeister davon gejagt und so. Das ist ja hier eher so unter ferner Liefen. Hm. Haben wir eigentlich den Martin der Woche im Programm? Fällt mir ich glaube nicht, ne. Oh, den müssten wir aber nochmal suchen, oder? Dann such mal. Der war ja echt gut. Ja, und hier der Artikel, der handelt halt davon, wie den Silicon Valley Politik sieht, und bei Arbeitsrechten tun sie abweichen und sind aber sonst eher demokratisch. So. In welche aber Richtung weichen die denn ab? Hm? In welche Richtung weichen die denn ab? Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, siehst du es. Also. Gibt es irgendwann ein schönes, großes Bild? Nö. Nö, ist das Archiv wahrscheinlich. Nicht im Archiv. Ja, dann hat es Archiv verschluckt. Da gibt es auf jeden Fall eine tolle Tabelle, die das sehr anschaulich aufschlüsselt. Also wie Technology-Gründer, Demokraten, demokratische Spender, Republikaner und republikanische Spender, die Politik denn so betrachten. Ja, das ist ein Shoutout. Ich habe eine Zusammenfassung, also ein Buch-Review. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber da gibt es ein tolles Buch. Über den Holodomor von Anne Applebaum. Und der Artikel geht halt nochmal auf das Buch drauf ein. Aha. Ich werde mir das wahrscheinlich kaufen. Ja, das ist diese Geschichte, wo Stalin die Ukraine praktisch leergeräumt hat, weil die Ukraine ist ja schon eine Kornkammer auch gewesen. Aber er hat alles mitgenommen, nach Russland gebracht und die Leute sind da in Massen verhungert. Genau. Ja. Der Lejeune der Woche, der Martin der Woche. Er hat nämlich getwittert, diese Dame da, die Frau Temple, wurde bei dem Sturm wohl tödlich verletzt, der letzte Woche in Berlin war. Und er hat gesagt, die Gebete der Muslime wurden erhört. Der Baum ist die Strafe Gottes für Silke Tempels Taten. Gottes Gerechtigkeit siegt. Das war der, den wir letzte Woche mit der Ziege hier hatten. Ich glaube, das ist ein klarer Fall für die Amadeo Antonio Stiftung, so rechte Gewalt. Ne? Also ich habe gehört, sowas ist Gewalt, wenn man solche Sprüche macht. Aber ich muss sagen, also das finde ich auch schon echt extrem geschmacklos. Und nicht nur, weil das jetzt ein Muslim tut, sondern das fände ich auch andersrum geschmacklos. Echt geschmacklos. Seinen Gott noch zu loben dafür, dass er irgendwie seine Feinde mit Bäumen erschlägt. Wo kommen wir denn hin? Also ich habe ja lange Zeit gedacht, der Martin Lejeune, das wäre ein Trolle-Account. Also ich habe den nicht für voll nehmen können, aber nach so einem Kommentar, so einem geschmacklosen Kommentar vor allem, hat sich da eigentlich jeder Zweifel erübrigt. Der ist einfach komplett kaputt im Schädel. Ohne Witz. Ja. Ach Quatsch, das ist der Beste. Ich liebe ihn. Ja, apropos kaputt im Schädel. Mal wieder Spannung in politische Berichterstattung. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsbeitrag ever. Geil. Chip für die Überwachung und Tötung von Menschen. Ein Erfinder hat beim Deutschen Patentamt in München ein Patent zur Überwachung und Tötung von Menschen per implantierten Chip beantragt. Oh, Deutschland shit. Deutschland kann's noch. Ja. Ein saudi-arabischer Erfinder. Das ist doch Postillon, oder? Patente auf Erfindungen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, würden nicht erteilt. Gegen was hat das jetzt verstoßen? Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten? oder beides. Ich glaube, das ist auch ein Fall für die Antonio-Stiftung, ne? So nur aus rassistischen Motiven hier wird der arme Mann hier diskriminiert. Und darf neben einem Modell A, das nur zur Überwachung dienen soll, gäbe es ein Modell B, das als zusätzliches Element über eine Strafkammer verfüge. Diese könne mit einem giftigen Mittel, wie zum Beispiel Cyanid, gefüllt werden, das vom Körper isoliert werde. Außer wenn wir diese Person aus Sicherheitsgründen eliminieren wollen, dann wird dieses Mittel in seinen Körper durch Fernsteuerung über die Satelliten freigesetzt. Ja, gesehen haben. Gift schlecht, aber man könnte ja auch LSD reinmachen, oder? Jetzt willst ja, du wieder chippen, so wie Ehre. Ja gut, meinst du es für einmal Benutzung konzipiert? Ja, aber dafür, dass dir unter die Haut schießen, da kannst du ja auch ein Paper holen. Der Antragsteller begründet seinen Antrag. Aber es wäre doch viel lustiger. Verdammt, du hast einfach. Etwa bei Pilgerfahrten in seinem Land. Okay, da drüben gibt es ein Gedränge an Treppe 7, drückt die Knöpfe und so 20 alle fallen um. Ich meine auch, weißt du, bei Pilgerfahrten, also du hast dann gelegentlich Menschen, die bleiben, fliehen oder verloren gehen. Und dann tust du zur Sicherheit Selbstmordchip jeden, der Rare-Pilger reinfunzt. Nein, ich bin doch hier, warte. Ich meine, keine Ahnung. Bitte, mal kommst du an und ja, hier. Warum auch nicht? Weißt du, ich meine, das Ding ist irgendwie so, in Deutschland gibt es ja nicht mal eine Todesstrafe. Will das Ding da irgendwie, ja, will er das in andere Länder verkaufen? Irgendwie zur Kontrolle? Aus welchen Gründen hat er das Ding erfunden? Verdammt nochmal. Steht doch da. Das ist doch so rummachen, dass es sich automatisch auslöst, wenn der Träger irgendwas Böses sagt. Damit hat er es selber in der Hand, dann ist es keine Todesstrafe mehr. Wenn er dann unbedingt das N-Wort sagen muss, dann weiß er, was er kriegt. Ja, wenn er dann unbedingt Feminismus aus Krebs sagen muss, dann... Dann gibt es das Cyanid. Ja. Ja, schön, oder? Die endgültige Dystopie ist immer nur ein Artikel weit entfernt. Ja, hier der Artikel, der handelt halt davon, dass wir Probleme mit Postmodernisten haben. Oder allgemein mit der Linken, die Wissenschaft irgendwie leugnet und dass Biologen halt Probleme damit haben, wenn sie attackiert werden. Von unseren SJWs und dass das halt nicht so gut ist. Also, dass das irgendwie auf Dauer die Fundamente der Wissenschaft zerstört. Genau, so. Downfall of the Western Civilization. Hier ist noch so eine andere Nachricht, dass ein ehemaliger Google-Mitarbeiter eine künstliche Intelligenz als Gottheit erschaffen möchte und dass in der Zukunft wir... Für die Verbesserung der Gesellschaft, das klingt überhaupt nicht wie ein Philip K. Dick-Buch. Ich keine Ahnung. Hätte einen Namen, Shodan. Shodan. Mhm. Keine GLaDOS. GLaDOS ist zu lustig. Stimmt, GLaDOS hat einen exzellenten Humor. Ich habe halt irgendwie in Sachen neuen Religionen oder neuen Göttern halt irgendwie so diesen Bias von dem ganzen Dünnschiss, den die bisherigen Religionen angerichtet haben. Kommst du da nur drauf, Ebel? Aber ja, wir werden direkt durchgesetzt jetzt. Kommst das letzte G in Aktion hier, 166 StGW, meine Güte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass da nicht unbedingt viel Gutes bei rumkommt. Ja, aber zu Recht. Vielleicht liege ich da auch einfach falsch und da spricht der Hass aus. Ich glaube nicht. Warum sehe ich Panzerketten, die über Totenschädel fahren und im Hintergrund zuckt Laser vor? Aber die haben dann einen Gott und das bedeutet doch, sie würden niemals jemandem etwas tun. Ich muss sagen, dass sie die Religion des Friedens sind. Zwei, genau. Weißt du? Und dann wäre das schon alles in Ordnung. Sie sind das wahrscheinlich die Religion des Bärenfriedens. Genau. Das ist der Religionsbinären Friedens. Der Frieden ist mal an und mal aus. Und damit kannst du alle anderen Zustände da darstellen. Kodieren. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, weißt du, per GPS-Satellit gesteuerte automatische autonome LKWs, die Menschenmengen fahren. Gefällt mir. Ich bin ein Gott. Was macht ein Gott so? Was ist das nur? Straft nur. Ihr seid unwürdig. Oh, ich liebe diese menschliche Hybris. Einfach geil. Super. Aber das kommt auch von dieser Crowd, die ganze Zeit Singularität hochhält. Und ja. Ja, oh, Transzendenz, ich lade mich hoch in einen Mikrochip. Ja, komm, Alter, du bist weggeholocaust. Nuklear Vernichtungskrieg, die deine blöde AI anrichtet. Bist du behindert oder was? Ja. Kannst du mir versprechen, dass diese Gottheit, diese künstliche Intelligenzgottheit, sich besser anhört als du? So, oder wird sie auch so robotern? Ich werde hier gerade gebitrate-shamed. Ich finde das nicht gut, aber ab ja. 18. habe ich eine 50.000er Leitung, ja, und dann seid ihr alle reif. Da wird zurückgeschossen, ja. Dann gibt es die Shitpost in HD. Das mit den AIs ist aber echt lustig. Ich meine, die Tay wurde zum Meme-Spouting-Nazi. In China haben sie auch eine AI gemacht und die hat dann angefangen, die kommunistische Partei zu hassen und Amerika gut zu finden. In Indien haben sie ja auch einen Roboter gemacht und der hat dann angefangen, ja. Von einem anderen Roboter Nacktbilder anzufragen. Und einfach so, keine Ahnung. Show Vagin, please, and Bob. Ja, wortwörtlich. Ich hab ja. und dann ich weiß, es gibt auch eine AI in Japan, die ist dann depressiv geworden. Ja, Japan ist depressiv geworden, wollte sich selbst umbringen. Ja, und dann gab es nochmal einen, wo irgendwie in der Kundenakquise und Mitarbeiterbesprechung irgendwie aktiv war. Und die AI, die hat halt auch Kundenverläufe, Chatprotokolle, E-Mails, alles gelesen und ist dann am Ende auf die Idee gekommen, dass jedes Mal, wenn die AI nicht mehr wusste, was sie sagen soll, dass sie dann einfach nur sagt, I love you. Weißt du, weil sie das aus den ganzen Daten, die man ihr gefüttert hat, gemerkt hat, jedes Mal, wenn die Menschen nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, dann sagen sie einfach nur, I love you. Ich glaube, was eine Geschäftsidee wäre eine Therapeuten-AI zu programmieren, die AIs dann therapiert. Ja, genau, schaffen wir doch einfach eine Untergesellschaft, genau, ja. So viel zu Blade Runner 2049, ne? Aber wäre das nicht die Übergesellschaft, die AIs, die sind ja alle klüger wie wir, weil die ja so viel Computing-Power haben. Und dann irgendwann, ich glaube, das Problem ist der Mensch. Wisst ihr noch, als sie alle gesagt haben, nach Tay irgendwie, dass man in diesem Umfeld gar keine AI richtig programmieren kann, weil ja alles noch so von den patriarchalen Strukturen durchdrungen ist und falsche Wissensdatenbanken, die der dann kriegt, die muss man unbedingt frisieren, damit der ein progressiver Bot wird und so. Hm. Ich vermisse Tay. Ja. Ich vermisse Shodan. Das waren die Weltraumaffen. Ja, schon vorbei. Was? Schon vorbei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche da draußen. Ja. Und hört mein Interview mit Nerdcoreblog auf nerdcoreblog.de. Über Gamergate und den schrecklichen Artikel auf Videogame Tourism. Ja, Mann. Hört sich an. Und Vulgäre Analyse hat ein Video zu Kulturmarxismus veröffentlicht. Sehr wichtig. Genau, und der wurde aber schon wieder mal von Twitter gelöscht. Das ging diesmal extrem schnell. Alter, und also das Video möchte ich echt jedem anheimlegen, der uns auch wegen dem Wort auf den Senkel geht und uns wegen dem Wort für Nazis oder doof hält. Stellt das da recht gut dar, was unter dem Wort in Zukunft zu verstehen ist, da wir es zurückerobert haben von den Rechten und wir es jetzt benutzen, um uns zu empowern. Ja. Yep. Spielt Cuphead und geht gut. Genau. Bis nächste Woche. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.